In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Warum hast du das denn bislang benutzt? Irgendwie so einen Joghurtbecher so oder was? Hast du einen Joghurtbecher mit einem Bindfaden bei dir in den Laptop eingesteckt oder was? Pass auf, du weißt ja nicht, wie das ist. Bei Windows. Du weißt ja nicht, wie das ist. Als ob er aus so einem dritten Weltland anruft. Bei Windows ist das ja mittlerweile auch so, dass du so für jeden Scheiß Apps hast. Und das ist jetzt die Skype-App-Version, die ich benutze. Vorher hatte ich die normale, Excel-Version, nenne ich es jetzt einfach mal. Benutzt. Hä? Also ich kenne das nur so, dass es Apps gibt eigentlich für Skype. Das, du benutzt ja auch seit Jahr und Tagen Apple. Nee, aber es war doch früher auch so, dass du dir Skype runterladen musstest, öffnen musstest. Ja, aber nein, das ist jetzt anders. Das ist eine andere App, die du sozusagen, die speziell nur für Windows 10 ist. Das ist lass mal uns so einigen, das ist eine Skype-Version, die nur für Windows 10 ist. Und wenn die besser funktioniert, ist das natürlich gut. Ja, es ist klar, dass ihr beide nicht emotional verloren habt gerade. Okay. Ja. Ja, nee, aber nee, wirklich. Das sind halt ich komme hier wirklich, ich habe ein neues Mikrofon. Mhm. Ich bin wirklich mit der Emotion hier heute in diese dritte Ausgabe und möglicherweise letzte Ausgabe gegangen. Muss man immer dazu sagen. Ich bin wirklich heute hier angetreten, um Pocho die Hand zu reichen. Okay. Nee, und das ist die Reaktion. Ja, okay. Aber weißt du, wenn das jetzt wirklich schon aufgenommen worden wäre, würde ich jetzt vielleicht mit dem Gegenargument kommen, dann spiel doch mal deine Aussagen ein, wenn du da mit deinen 1,4 Promille Nachrichten aufnimmst, ob ich da wirklich diese Hand annehmen soll, die von dir gereicht wird. Du bist echt angepisst, der Pocho. Ich bin nicht angepisst. Hört auf den Scheiß, euch in mir einzureden. Der Pocho ist angepisst. Aber das Gute ist, das kann ich jetzt hier. Nee, ich hab mir da. Ricky, ganz kurz. Ganz kurz, Pocho. Du hast uns doch aufgefordert hier. Ich hab mir Gedanken darüber gemacht und hab mich erst gefragt. Also, ich spiele schon, ne? Wer spielt denn dafür, Sané? Ich bin gerade rotzevoll und rotzevoll. Dieter Sané, genau. Dieter Sané. Ich bin schon voll dieterfiziert. Wer spielt denn für Sané auf der linken Seite? Ronaldinho oder was, du? Ja. Das Schöne ist, ich hab wirklich gehofft, dass wir heute so wenig wie möglich über Fußball reden. Mhm. Weil ich dachte, wir sind hier heute im Dienste der Freundschaft unterwegs. Ja, du hast da angefangen mit Dieter Sané. Also dann muss man, da habe ich mir wirklich Gedanken drüber gemacht. Und man muss ja immer sagen, dass das natürlich auch irgendwie immer eine Rolle gespielt hat, auch in anderen Podcast-Aufnahmen da immer ein bisschen zurückzustecken. Aber weißt du was, Chris? Da habe ich keine Lust mehr drauf. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich bin hier nicht Beta. Ich bin Alpha. Ich bin hier nicht Beta. Jetzt geht's aber los. Ein Glück, Pocho, dass wir noch keinen Chat haben bei diesem Podcast. Ich dachte wirklich, warum sagt er denn, ich bin hier nicht Peter? Ich dachte, der hat den Podcast verwechselt. Naja, gut. Aber das Schöne ist, eure Streitigkeiten, die werden wir nächste Woche lösen. Und zwar gibt es nächste Woche, das kann ich jetzt hier schon sagen, dass alle gegen Dieter Hardcore-Quiz. Am Titel muss man vielleicht noch feilen, aber Chris und Pocho werden sich 10 knallharte Fragen stellen. Dann gibt's das Duell. Und der Sieger, da kann sich freuen. Ist doch schön. Ja, da, ähnlich begeistert war ich, als ich die Idee hatte. Ja. Könnt ihr kaum noch an euch halten. Nee, weil ich habe gerade ein bisschen unter mich gemacht auch, ne? Ja, es wurde auch grundsätzlich hier, das ganze Projekt wurde von einer Person torpediert. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wer dafür verantwortlich ist. Nur weil ich gebe zu, ab und an mal in einen Monolog Pocho-Seits rein ejakuliere. Gebe ich zu, ist nicht immer okay. Aber dass der Pocho das jetzt so auf die Goldwaage legt, hätte ich nicht gedacht, dass du dich so verändert hast über die Jahre, Pocho. Ja, Also auch da muss ich einfach zugeben. Ne? Du bist ähnlich wie dieser Typ, der warum bin ich immer ähnlich wie irgendwer? Sag doch mal, wie es ist. Weil du nie du selber bist. Du spielst doch hier nur eine Rolle. This is your life. Ich weiß doch, dass du in Wahrheit ein ganz anderer Mensch bist. Ich weiß, dass du einen Jumpsuit trägst, wenn du zu Hause gemütlich auf der Couch sitzt. Ja, ein Panda-Bären-Anzug. Ja, und dass du solche Schluppen hast, die so aussehen wie so Tatzen von so großen, so Hausschuhe, so von so Tatzen mit so großen Bären, dass du dich immer schön einkuschelst in deine Decke mit Ärmeln, aber hier spielst du den harten Hund. Jetzt pass mal auf. Ja. Du bist doch der bei Twitch immer mit Katzenohren sich lässt. Du ist doch so. Und du benutzt doch, jetzt mal Moment, du benutzt doch diesen hervorragenden Podcast mit einem hervorragenden Patreon-Account, dir deine leuchtenden Katzenohren für den nächsten Twitch-Stream zu finanzieren. Sagen wir es doch, wie es ist, Boccio. Das könnte man eigentlich als Goal einführen. Boccios Blinkeohren. Man kann eigentlich ja auch bei Twitch nicht erfolgreich sein, wenn man keine Boobs zeigt. Und darum zeige ich die jetzt auch. Hast du zugenommen? Vielleicht. Ich finde, für $500 sollte Pocho seine Brüste zeigen. Ja, ja. Rasiert oder unrasiert? Unrasiert mit Katzenohren. Kann ich mir gut vorstellen. 500 im Monat mache ich das. Nee. Ja, na klar. Einmal 500. Aber wenn ihr schon dabei seid, wir können ja direkt wirklich mal hier in Medias Res gehen. Es stimmt, der Chris hat die heißen News direkt ans Volk oder übermittelt. www.patreon.com/Dietercast. Das ist unsere Patreon-Seite. Es ist schon klar, dass es jetzt ein bisschen merkwürdig ist, wenn jemand nach zwei Ausgaben direkt um die Ecke kommt und um Geld bettelt und auch sonst, sag ich mal, nicht gerade die Reputation mitbringt, langanhaltende Projekte durchzuziehen. Das verstehe ich schon. Aber seht es doch als Chance. Deswegen, ich lese mal kurz aus unserem Text hier vor bei Patreon. Da hat sich dann doch der Verfasser Folgendes überlegt. Dieter. Du musst aber sagen, dass der Text redigiert wurde. Das stimmt, da wurde nochmal richtig drüber von so einem Lektor, wurde nochmal drüber gegangen und wirklich auf professionelle Art und Weise die Fehler, ich finde auch, auf eine faire Art und Weise diskutiert. Ja, einfach mal mit so einem Pinkstift direkt auf dem Bildschirm rumgekritzelt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Hier ist das fertige Diktat, muss man fast schon sagen, dass ihr jetzt bitte mitschreibt. Dieter, ein kleiner Fußball-Podcast am Rande der Legalität. Drei von der Gesellschaft ausgestoßene Podcaster treffen sich in unregelmäßigen Abständen, um mit ihrer Frustration über Ultras, Eventpublikum, Fußballmaskottchen und persönlichen Defiziten Ausdruck zu verleihen. Ja, ist ein bewusster Grammatikfehler gewesen übrigens. Den müsst ihr dann korrigieren. Ja. Steht hier. Es ist ein dunkles Kapitel der Podcast-Geschichte, das mit Dieter aufgeschlagen wurde. Aber einer muss es ja machen. Bevor wir mit Gewalt drohen, dachten wir, dass Betteln die einfachere Methode sei, um an Geld zu kommen. Wir bieten euch nichts, verkaufen euch aber das Gefühl, dass wir was zu bieten hätten. Das ist so ähnlich wie Lotto spielen. Man weiß, man gewinnt eh nie, macht aber trotzdem mit und bezahlt Woche für Woche horrende Summen. Wusstet ihr, dass die Kosten für einen komplett ausgefüllten Lottoschein den Machern dieses Podcasts schon zwei Döner und eine Rolle ermöglichen würden? Ist ja unfassbar, wa? Ja, und ganz leer gehen sie ja auch nicht aus. Immerhin gibt es die Hoffnung für sie und ihren Familien. Peace. Ja, also ich finde, das ist, so stellen wir uns vor auf Patreon. Da weiß man auch direkt, dass es hier, sag ich mal, ein Qualitätsprodukt gibt, muss ich sagen. Und wir haben uns auch verschiedene, Patreon nennt es Goals, überlegt, also Ziele würde man im Deutschen sagen. Und zwar, also zunächst ist es so, wir haben uns überlegt, für wie viel Euro oder Dollar sind es ja hier, kann man was sich einheimsen. Da gibt es dann so hier, wer einen Dollar spendet, der kriegt irgendwas, und wer zwei Dollar spendet, kriegt dann wieder irgendwas. Wir haben uns überlegt, dass wir überhaupt nichts weggeben, sondern dass ihr einfach nur spendet. Da gibt es zum Beispiel für einen Dollar, könnt ihr euch das Budget Aktion Sorgendieter selber ausdrucken, habe ich hier eingeführt. Aktion Sorgendieter, jeder Euro zählt, habe ich hier hingeschrieben. Und so weiter, könnt ihr euch mal durchlesen. Aber unser erstes Ziel sind $11 pro Monat. Das ist unser erstes Ziel, denn dann würde das Ziel Rettet Auphonic ausgelöst werden. Denn ich habe ja geschrieben, auch Phonik sorgt dafür, dass unser Podcast sich nicht noch schlechter anhört. Leider verlangt diese elitäre Bande dafür aber Kohle. Wir haben zwar noch was gegen die Macher in der Hinterhand, Hashtag Cloudgate, versuchen es aber erstmal auf diesem Weg. Also das ist jetzt praktisch eure Chance, auf Phonik zu retten und uns zu unterstützen. Patreon.com/DieterCast. Guckt mal vorbei, wenn ihr einen Euro übrig habt, dann behaltet dann. Wenn ihr 10 habt, dann spendet ihn. So würde ich an die Sache eigentlich rangehen, oder? Es ist so schön, dass wir jetzt so eine Seite haben, finde ich. Wirklich wunderschön. Und vielleicht motiviert uns das ja auch, dass wir das über 5 Folgen machen, dieses Projekt. Gerade beim Vorlesen habe ich mir gedacht, warum mache ich eigentlich so eine Patreon-Seite? Es ist einfach so unnötig und peinlich vor allem. Aber unser Ziel ist wirklich, 24 Dollar zusammenzukriegen mindestens, denn der Brustring-Talk hat auch 24 Euro und es kann einfach nicht sein, dass der Brustring-Talk, der nach 20 Minuten aufgrund Themenmangel einfach abbricht. Seid ehrlich? Ja, dass der mehr Unterstützer zusammenbekommt als wir. Die hatten einfach keine Themen mehr, ist ja nichts los. 20 Minuten haben sie gesagt, ja, wir könnten jetzt auch noch Hörerfragen beantworten, aber oh, kein Plus. Aber kann keiner lesen, oder was? Ja, dann machen wir kein Plus. Also, haben wir auch nichts von. Können natürlich aber, auch. Aber wenigstens sind sie ehrlich. Ne? Also. Ja, das stimmt. Oder einfach nur dumm. Aber wir können das natürlich auch so machen, dass wir pro Euro eine Minute machen. Wie, eine Minute senden? Da werden sie aber mal ganz kurz folgen. Das ja, ja, klar. Weiß ich gar nicht, ja. ob man, gibt es was Kleineres man, als Millisekunden in Zeiteinheit? Ich weiß es nicht. Da kann man dann nur auf diesen Baumarkttypen aus Österreich hoffen, dass der mal hier irgendwie 10.000 Euro rüber wachsen lässt. Wie hieß denn der noch? Jochen? Jürgen? Ja, das solltest du aber wissen, wenn er da, also da hast du dich ja im Endeffekt saniert mit diesen Spenden, absolut, die da kamen. Absolut, da habe ich mir erstmal ein Haus von gekauft, von dem WWE-Spiel, was ich gekriegt habe, worüber ich mich noch heute freue. Zu Recht. Ich freue mich ja wahnsinnig. Ja. Habe ja gestern ein schönes Video euch geschickt über Gran Turismo 2, wollte ich fast schon sagen, aber es ist Sports. Und also wer da noch als übrig, wer noch ein Lenkrad für 1.000 Euro zu verschenken hat, ich würde es nehmen. Also nur mal so. Aber hast du echt Spaß dran an dem Game? Oh, an alle Rennspiele, Pochus. Weißt du, ich bin doch ein Rennspielfanatiker. Also ich fahre ja sehr gerne Rennen bei GTA Online, muss ich ja sagen, weil ich da meine ganze Finanzierung sozusagen in-game mache und dafür kein Echtgeld ausgebe durch die Rennen, die du da gewinnen kannst. Das ist ganz nice. Also lade das Spiel auch mal. Achso, da verdienst du dann, wenn du Rennen gewinnst, für das Spiel Geld und das kannst du dann, was legst du das dann an? Ja, in Immobilien oder in Autos und sowas im Besonderen. Ja. Ja. Das ist wirklich eine verrückte Welt, weil ich überlege gerade, ob man die Zeit nicht auch mit ernsthaften Sachen, also füllen kann. Ja, klar. Natürlich ist das eine Alternative. Natürlich kannst du an den See gehen, wenn das Wetter schön ist und du kannst dich auch irgendwo hinsetzen, klar. Oder betrunken zum Sushi-Laden, wie ich. Das ist cool. Obwohl, betrunken zum Sushi-Laden ist ein bisschen das Problem für mich. So wie ich dich einschätze, gehst du ja auch zu einem Sushi-Laden, der was kann. Ja, durchaus, ja. Der kostet ja auch echt enorm viel Geld dann, weiß ich auch. Echtgeld ist hier das Stichwort. Echtgeld, okay. Und auf jeden Fall kommt es ja dann auch dann schon mal hin, dass man, wenn man viel getrunken hat, auch sich übergeben muss. Oder bist du speifrei? Speifrei? Ich bin absolut nicht speifrei, aber ich habe mir, als junger Bub habe ich mir immer gesagt, nie im Sushi-Laden, der was kann, speien. Nee, weil das wäre echt schade drum, ne? Ja, aber die Bediensteten waren so angepisst von uns, dass sie nie abgeräumt haben bei uns. Gläser nie auf. Ja, die haben immer Bogen um uns gemacht. Ja. Das ist aber schon ein Zeichen wirklich von Disrespekt. Ja. Da muss ich mal kurz reingrätschen hier. Chris, kannst du dich noch an unsere alten Talk of Personality-Zeiten erinnern? Soll ich was sagen? Das waren die schönsten Podcast-Tage meines Lebens. Jetzt pass auf. Und wenn es da noch irgendwelche, jetzt bleibt mal ganz ruhig, Pocho. Ricky, da hat mal übrigens noch jemanden, der hat einen Chat für uns gemacht. Ich arbeite schon dran. jetzt hör doch mal zu. Du musst dich nämlich vielleicht noch, kannst du dich rückbesinnen oder vielleicht finden auch noch manche Leute das in ihren ganz persönlichen Archiven wieder. Da habe ich mal, weil wir gerade beim Thema Echtgeld waren, davon gesprochen, dass ich Bitcoins mit meinem Laptop meine. Das war 2011, 2012. Ja, da konnte man das noch mit einem Laptop machen. Oder zumindest mit einem leistungsstarken. Das war ganz am Anfang von der ganzen Scheiße. Und ich weiß jetzt natürlich, ich habe da keine 20 Bitcoins oder irgendwas. Vielleicht habe ich es auch, ich weiß es nicht. Denn ich habe keine Ahnung mehr, wie meine Passwörter waren von dem ganzen Ding. Und ist gut möglich, dass man damals dann doch so überraschend vielleicht doch ein schon einen Bitcoin zusammen sich zimmern konnte. Ich weiß gar nicht, wie das genau ablief. Da gab es so ein Programm, das musste man sich runterladen, konnte man mit seinem Rechner nebenbei so rumminen. Und zur damaligen Zeit gab es noch halt so viele Blockchains zu finden, dass man wie gesagt, mit wenig Aufwand noch schnell zu Bitcoins gekommen ist. Und ich seitdem das Ding so hochgegangen ist, suche ich die ganze Zeit nach Wegen, wie ich da mich wieder in diesen Account reintippeln kann. Aber kriege ich nicht mehr hin. Ich weiß nicht, was ich da genommen habe. Also sollte irgendjemand gut im Hacken sein, meldet euch bitte bei mir. Der Twitter-Chef hat ja letzte Woche gesagt, dass Bitcoins die Weltwährung in 10 Jahren sein wird. Ja, das schließe ich aus. Spannend. Da setze ich auch nochmal ein großes Fragezeichen hinter. Also ich glaube schon, dass es so was Digitales sein wird, aber nicht Bitcoin. Ich glaube, Bitcoin ist wie Kassetten. Das ist einfach nur so ein vielleicht eine Brückentechnologie. Bitburger, was haltet ihr davon? Bitburger als Weltwährung? Pocho wäre ja eher schon dabei, oder? Ist nicht Bitburger die Haus- und Hofmarke deines Vereins? Oh, nee. Also eine Haus- und Hofmarke war natürlich im Laufe der Zeit war eine Menge. Nee, weil der offizielle Sponsor, Trikot, ne? Wer ist denn der offizielle Sponsor? Das ist doch Biersponsor, ist doch bei euch Bitburger, oder nicht? Ich weiß gar nicht, ob die im Moment Hauptbiersponsor sind. Ich war so lange nicht mehr im Stadion, da musste jemand fragen, der da war. Muss ja da wissen, Sponsorpool, das kicke ich jetzt an, ja. Ja, Sponsorpool, da sind bestimmt ein paar Brauereien drin. Hattet ihr nicht mal Jever auf dem Trikot, Potschow? Ja, hatten wir auch. Das war toll, ne? Und Martin Dahlin hatten sie auch. Da gab es auch Jever dann im Stadion, da war ich nicht so begeistert von. Nee, das war Friese Scherb, ne? Friese Scherb. Friese Scherb, siehst du, da kannst du doch. Ich frage mich gerade, wenn man sich die Sponsoren, also man als Sponsor eines Bundesliga-Vereins, da möchte man ja auffallen. Ja? Und wenn man praktisch... Heinz von Heiden ist ein gutes Stichwort. So, und jetzt suche ich hier gerade verzweifelt nach den Sponsoren von Borussia Gladbach. Ich weiß gar nicht, ob das richtig gutes Marketing ist, wenn die sich nicht finden lassen. Es sollte nicht eigentlich Sinn eines Sponsorings sein, dass man wirklich dann sehr prominent auffällt? Ach hier, guck mal, jetzt habe ich was gefunden. Bitburger, ich hatte recht. Bitburger ist euer Betriebsstoffsponsor, Pocho. Tja. Ja, Kappa habt ihr auch noch auf dem Ding, auf dem... Da müsst ihr aber wirklich was machen. Jetzt hat der Pocho hier schon wieder seine Schrotflinten aus Counter-Strike geschickt. um mal die Sache zu haben mit Geld und was so Sachen jetzt wert sein jetzt können. Jetzt geht's wieder los, die neuesten Counter-Strike-Geschichten. Ich guck's mir gleich an. Das rote Messer, das sieht aber schön aus. Ein Thema, das mich wirklich umtreibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da überlege ich seit der letzten Ausgabe, überlege ich, wie ich das Thema aufreiße, weil es mich wirklich tangiert und auch ein Stück weit betrifft. Und zwar, ich steige jetzt direkt ins Thema Fußball ein, wir können nachher nochmal abschreiben, aber nee, es ist wirklich wichtig. Kann, muss, will mein Heimatverein, der VfB Stuttgart, Holly Badstuber halten? Das ist wirklich ein Thema. Ganz ehrlich, da habe ich mich, ich bin hin und her gerissen. Ich muss jetzt dieses Thema anreißen, weil ich die Befürchtung habe, dass uns die Zeit ausgeht. Deswegen schiebe ich jetzt hier einfach mal ganz, ganz wüst ein Fußballthema rein. Aber letzte Woche hat Holger Badstuber so eine Presserunde gegeben letzten Endes und hat da ja auch zugegeben, dass er Lazio Rom für sehr interessant erachtet und sich bei Miro Klose schon mal erkundigt hat, wie geil der Club denn sei und er möchte Champions League spielen und so, wo man vielleicht auch noch sagen muss, ja gut, Holger, ist jetzt nicht unbedingt so gewesen, dass du um Klassen besser wärst als deine Mitspieler beim VfB Stuttgart, aber gut, man muss natürlich auch Ambitionen haben. Wie ist denn das Standing von Holle? Das ist jeder weiß um seine Qualitäten. Das ist ein sehr, sehr zweikampfstarker Innenverteidiger. Er hat aus meiner Sicht. Intelligent rausgerutscht. Ja, das wollte ich nicht sagen. Der hat auch ein sehr, sehr gutes Stellungsspiel, hat aber aus meiner Sicht extreme Defizite, was Tempo angeht. Da fehlt es einfach bei Holger. Und da kommt dann noch dazu, dass er natürlich diese Verletzungsanfälligkeit hat, wobei er jetzt in Stuttgart ganz gut über die Runden kommt. Er war nie so hundertprozentig verletzungsfrei, gab immer mal wieder so Phasen, wo er ausgefallen ist, aber jetzt hat er, glaube ich, zuletzt 6 Spiele am Stück bestritten. Und ja, ein Holger Badstuber beim VfB, der kann nicht schaden. Aber es ist, wie gesagt, jetzt nicht so, dass das so ein Kernstück der Mannschaft wäre, dass ich sagen würde, wenn der geht, dann bricht das ganze Konstrukt Korko zusammen. Das würde ich jetzt nicht sagen. Und ich glaube, dass viele Fans hier in Stuttgart echt davon genervt sind, dass Badstuber sich schon so ein bisschen über allen erhebt und so tut, als wäre Stuttgart mehr oder weniger ja ein Zugeständnis von ihm gewesen. Ja, so, also, gut, ich mach das eine Jahr, weil ich weiß, ich war verletzt. Für euch mache ich's, aber eigentlich gehöre ich hier nicht hin. Ich bin da nicht der große Holger Badstuber, der eigentlich im Champions League Halbfinale stehen müsste. Ich glaube, das kotzt manche Leute an, weil ein bisschen Demut tut dann auch immer mal wieder gut. Aber dann passt er doch eigentlich perfekt in diese Saubande rein da von Stuttgart-Fans. Ihr dreht doch alle durch. Ja, das eigentlich müsste doch das der Typ sein für euch. Ist es denn so, dass Badstuber sich so gibt oder so überheblich darstellt irgendwie im engeren Kreis, zum Beispiel im VfB-TV oder sowas? Oder na, wie kommst du auf die Aussage? Wenn du in jedem Interview, oder nicht in jedem, aber wenn in vielen Interviews das Thema zur Sprache kommt, dass du eigentlich Champions League spielen willst. Ja, also das ist ja dann, wenn du das einmal sagst, das ist okay. Das sagen viele Spieler, das ist das große Ziel bei einem großen Club, Champions League, logisch. Das muss auch dein Ziel sein als Profifußballer. Du kannst ja nicht sagen, ich finde es geil, wenn ich bei FC St. Pauli irgendwie in der zweiten Liga rumkicke, sondern dein Ziel muss ja das Maximum letzten Endes sein. So, das kannst du mal sagen, aber jemand, der das ständig so unterstreicht, mit seiner Vita, muss man dazu sagen, und er kann natürlich nichts dafür, dass er sehr verletzungsanfällig ist, aber dennoch ist es halt so gewesen, er ist... er hatte letzten Endes ja fast gar keine andere Wahl, als nach Stuttgart zu gehen. Er sagt zwar immer, es gab auch Angebote aus dem Ausland und so, aber wenn da wirklich eine ernstzunehmende Anfrage da gewesen wäre, bei einem Champions-League-Club, der ihn unbedingt verpflichten will, weil er... Wäre auch dahin gegangen. Ja, ein Stammspieler wäre dann für den Verein. Dann glaube ich nicht, dass er nach Stuttgart gegangen wäre, sondern er hat das schon als Möglichkeit gesehen, vielleicht dann auch nochmal seine Leaderrolle so ein Stück weit zu unterstreichen, weil das ist er definitiv. Wobei ihm da so ein Benjamin Pavard mittlerweile schon den Rang abläuft aus meiner Sicht, weil Pavard eine unglaubliche Ruhe noch dazu ausstrahlt und irgendwie so, es gibt so Spieler, die können einfach so eine Abwehr leiten, ohne da rumzuschreien und rumzufingern wie die Irren, sondern das ist eine gewisse Aura, die die dann haben. Lucio, na, das war auch ein Lautsprecher, oder? Lucio war auch immer der, immer rumgebrüllt hat auf dem Platz. Lucio hat auch immer rumgepöbelt, doch, doch. Aber der hat doch seine Spielweise schon gezeigt, dass er da der Führer ist. Vielleicht Boateng. Ja, genau. Ne, Boateng ist also auch so ein Typ. Ja, stimmt. Das ist der setzt zwar immer den Claim an, dass er Kapitän bei Bayern werden will irgendwann mal. Wobei jetzt auch bei 30, ne, und auch in der Nationalmannschaft habe ich jetzt gehört, dass er da auch mal Kapitän sein will. Heute Abend ist soweit, wenn Khedira nicht spielen kann. Genau. Und ich finde, das muss ich kurz sagen, bevor ich es vergesse, wir hatten ja eigentlich vor, dieses Spiel heute zu kommentieren, in Deutschland gegen Brasilien, El Clasico Internationale. Aber wir setzen ein Zeichen an den DFB, wir kommentieren es nicht, weil es zu spät ist. Ja, da kommen wir vielleicht auch noch zu dem Thema 50 plus 1, das hängt ja alles miteinander zusammen letzten Endes. Eurosport-Player steht ja auch noch auf der Liste. Also es sind ja Themen. Hat jetzt wirklich angefragt wegen Badstuber? Na, angeblich. Also du weißt ja, wie das ist. Hat jetzt Lazio angefragt oder hat der Spielerberater bei Lazio gefragt, ob da nicht ein Interesse bestünde? Ja, aber ja nicht Champions League. Ich wollte gerade sagen, wo steht denn Lazio so momentan? Ich weiß gar nicht, ob man das im Internet findet. Sind die doch so gut? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Okay. Ja, ja, sind Fünfter. Ich habe gerade die Tabelle hier. Und wie weit ist es bis auf den Champions League Platz? Was ist denn da? Die ersten drei? Oder? Ich glaube, die ersten drei sind 5 Punkte. Ja, wird eng, aber wobei AS Rom sind nicht so schlecht unterwegs, ja. Also, ich sag mal so, erstens mal muss er natürlich ins Ausland wollen, das sieht ja danach aus, das ist ja schon mal das Erste. Er will offensichtlich da diesen Schritt gehen und mit Sicherheit hat Lazio Rom bessere Möglichkeiten, in der Champions League international zu spielen, als der VfB Stuttgart, ja. Das sehe ich schon so, klar. Und für Badstuber ist es vielleicht wirklich nochmal ein wichtiger Schritt ins Ausland. Und wenn er gesund ist, glaube ich auch, dass er da gute Chancen hat, von Anfang an zu spielen. Und das ist auch alles völlig legitim. Nur ich kann ja nur für mich sprechen, weil du ja vorhin gefragt hast, wie die Stimmung hier so im Ländle ist. Aber für mich ist es halt immer so, in der momentanen Phase, halt doch einfach die Fresse, denke ich mir die ganze Zeit. Also es ist jetzt so gut wie sicher, dass Stuttgart nicht absteigt und auch nicht auf dem Relegationsplatz landet. Aber es ist halt eben noch nicht sicher. Und ich denke mir, macht doch erstmal eure Hausaufgaben. Wenn wir unsere Schäfchen sozusagen im Trockenen haben, dann kann man von mir aus auch wieder über andere Themen sprechen. Aber ich weiß nicht, also ich bin unzufrieden mit der Art und Weise, wie das von ihm kommuniziert wird. Und ich bin mir noch nicht mal 100% sicher, ob der Reschke alles dafür tun wird, um Badstuber zu halten. Man ist ja jetzt wohl auch mit Marc-Oliver Kempf sich einig geworden von Freiburg, der auch ein bisschen verletzungsanfällig ist, aber glaube ich ein sehr hoffnungsvolles Innenverteidiger-Talent ist. Bei Pavard. Wie alt ist denn der Kempf? Ich glaube 24 oder 23 oder so. Ja, ich wollte gerade sagen, weil Naja, es ist auch jetzt nicht so, als wenn der jetzt gerade volljährig geworden ist. Also der ist ja schon ein bisschen länger auf dem Radar. Er muss jetzt, also das ist jetzt der Schritt, der nächste, der logische. Also wenn er jetzt beim VfB verletzungsfrei bleibt, dann wird er, denke ich mal, gute Chancen haben, vor allen Dingen natürlich, wenn Badstuber geht, wird er gute Chancen haben, in der Innenverteidigung zu spielen. Hat er gleich harte Konkurrenz mit Pavard und mit Baumgartl, wobei es natürlich sein kann, dass die Korkut auf Dreierkette umstellt hinten dann und mit den drei Innenverteidigern spielt. Insuas Vertrag läuft auch aus. Da gibt es momentan auch noch keine, soweit ich weiß, noch keine Gespräche. Jedenfalls hört man davon nichts. Also vielleicht stellen die da auch noch mal was irgendwie schon für die Zukunft um. Weiß ich nicht. Aber im Prinzip wirkt es für mich so, als ob Stuttgart schon die Zeit ohne Badstuber plant und eher alles dafür tut, so einen Benjamin Pavard zu halten. Für mich wäre das auch die wichtigere Personalie für die neue Saison. Pavard, allein schon aufgrund dessen, dass er natürlich dann finanziell auch einiges verspricht. Wenn der seine Leistung weiter zeigen kann, dann wird es ein Transfer, der richtig viel Kohle einbringen wird. Deswegen, Ich sehe das schon so, dass man versuchen sollte, den zu halten. Und wenn der Badstuber sagt, nee, ich möchte im Ausland Champions League spielen oder Euroleague oder was auch immer, dann danke Holger für das Jahr und tschüss. Ich kenne den Pavard tatsächlich nur von dir. Ich habe den noch nie gesehen. Es war ein Glücksgriff von Slim Shindy. Das ist ein Slim Shindy? Slim Shindy, Schindelmeiser. Ja. Schindelmeiser, der beste Manager, den wir je hatten, beziehungsweise der beste Vorstand Sport, den wir je hatten. Möge Gott den selig haben. Der real Slim Shindy, please stand up. Ja, der real Slim Shindy. Jan Schindelmeiser, das ist unglaublich, das ist ein Menschenfänger. Der ist großartig, der Typ. So sah der auch aus mit seiner Föhntolle da. Der Typ ist super, der ist wirklich genial. Also ich weiß oder ich kann mir denken, dass der natürlich schwierig ist in der Zusammenarbeit, aber aus meiner Sicht muss ein Vorstand Sport auch nicht unbedingt, natürlich musst du ein Teamplayer sein, aber letzten Endes ist der für alles einen Kopf auch hinhält. Also wenn eine Entscheidung fällen muss, dann doch wohl Vorstand Sport aus meiner Sicht. Potter, ich möchte jetzt jeglichen Kommentar zu Salihamidžić möchte ich nicht hören, ja. Ich hab's gesagt. An Salihamidžić. Für mich ist das immer noch ein verkanntes Manager-Genie. Das ist für mich der Größte. Das ist so unglaublich. Das ist für mich, ja. Der ich werde nicht dazu sagen, ich möchte dir gerne die Hand reichen, Chris. Oh, jetzt geht es schon wieder. Weißt du, diese Subversiv-Ironie hier wieder, weißt du? Jetzt wollte ich euch noch kurz die Geschichte um Benjamin Pavard erzählen. Das ist wirklich interessant. Jetzt workt der Ricky da so professionell drüber, wo doch gerade dieser Kleinkrieg gerade wieder losgeht. Ja, aber ich wollte der Hörer hören. Der will doch wissen, wann geht's hier kaputt. Ich freue mich doch so sehr, darüber reden zu dürfen, wie das war. Pavard. Ja, der Jan Schindelmeiser, der hat den Benjamin Pavard verpflichtet von Lille. Keiner kennt irgendwen. Jetzt hör doch mal zu, für 5 Millionen Euro. So, dann kommt der in seinem ersten Spiel gegen Greuther Fürth und spielt den geilsten Vertikalpass, den ihr je gesehen habt. Ich schwöre euch, das ist ein Bällchen. Habt ihr das gesehen? Kann sich jemand daran erinnern? Ich kann mich gar nicht an das Spiel erinnern. Du bist so ein Lügner. Okay, pass mal auf, jetzt schicke ich euch das Video. Du bist ein Lügner, wenn du da jetzt Ja sagst. Also wenn du dich gegen Greuther Fürth vom Steilpass von irgendeinem Perversen erinnern kannst. Jetzt pass auf. Der Scheiß ist, das findet man natürlich jetzt. Da bezichtig mich des Lügens. Ah nee, das finde ich jetzt. Das dauert jetzt zu lange. Auf jeden Fall spielt er einen mega geilen Steilpass, Vertikalpass hin zu dem anderen Neuen. Carlos Manet, der wahrscheinlich nicht mehr für den VfB spielen kann nach seiner zweiten schweren Verletzung jetzt. Auf jeden Fall habe ich da in dem Moment Benjamin Pavard. Der Portugiese, der so toll war? Der ist ein phänomenaler Fußballer, aber der hat eine Kapselverletzung gehabt zuerst, ist ein Jahr ausgefallen, kommt dann zurück und ich glaube Kreuzbandriss danach oder irgendwas. Auch das noch. Es war kein Kreuzbandriss, es war was anderes. Es war was anderes, aber ist egal, auf jeden Fall ein Bänderriss, ein schwerwiegender, der wird nicht mehr für Stuttgart spielen. Jetzt gibt's natürlich noch so ein paar Optimisten, die hoffen, dass Stuttgart die Leihe noch mal um ein Jahr verlängert. Aber jetzt ist er halt auch schon 24. Also der nicht, dass das Alter jetzt ein Problem wäre, aber ich meine, in dem Alter brauchst du jetzt auch nicht mehr über eine Leihe nachdenken, aus meiner Sicht. Jetzt muss der natürlich auch mal irgendwo Fuß fassen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, es wäre gar nicht so schlecht für ihn, wenn er wieder zurückgeht nach Lissabon und versucht dann eben da nochmal neu durchzustarten, weil die Qualitäten eines Topspielers hat das. Aber Pavard, nochmal darauf zurückzukommen, spielt den Megapass, schießt später noch selber ein Tor als Innenverteidiger und hat dann wirklich eine Entwicklung genommen, die ist beachtlich. Also die Schritte, die der macht innerhalb so kurzer Zeit sind für mich herausragend. Und hat es ja dann auch in die französische Nationalmannschaft geschafft und hat riesengroße Chancen, damit nach Russland zu fahren im Sommer. Also Pavard ist für mich der wertvollste Spieler, den wir im Kader haben. Hinter Gomez und Ascasiba. Das ist für mich so, das sind die drei Personalien, die ich bitte nicht missen möchte für die neue Saison. Und ich habe die Befürchtung, dass einer von denen auf jeden Fall geht. Es heißt ja schon, dass Gomez mit Dortmund in Verbindung gebracht wird. Ach du Scheiße. Das glaube ich nicht. Nee. Ich glaube es auch nicht. Aber das ist halt so, weißt du, gibst dich ja auch manchmal in diese Sphären im Internet. Ja. Und da liest man sowas mal. Also, so als Backup-Stürmer, das würde er natürlich nicht machen, aber ich sag nur so, als Backup den in Dortmund einzusetzen, halte ich gar nicht für so absurd. Also ich wenn ich heute dann schon gelesen habe, um ganz kurz ein bisschen auszuschweifen, fußballmäßig, dass Favre sowohl bei Bayern als auch bei Dortmund im Gespräch ist. Bei Dortmund ist. Kann ich mir das durchaus vorstellen, El Pocho. In München in 100 verfickten Jahren nicht. Ey, wenn der nach der scheiß Weltmeisterschaft, wo 80% des Bayern-Kaders noch nicht mitspielen können, nach Al-Shabrak fahren muss zum Trainingsspiel von irgendeinem Sponsor-Cup und damit der A-Jugend von Bayern dreimal verliert, da kündigt der direkt. Ihr wisst alle, wie der Favre ist. Ja, genau, ihr wisst alle, wie der drauf ist. Und der hat jetzt ein Interview gegeben, wo er wieder gesagt hat, dass er am Limit ist in Nizza. Ja, wirklich. Das hat er gestern oder heute vielleicht sogar ein Interview gegeben und ich habe es gelesen und ich dachte mir nur, okay. Ja gut, er ist halt mega erfolgreich. Meint er das? Dass nicht mehr mit dieser Mannschaft geht oder meint er persönlich ist am Limit? Persönlich. Er persönlich ist am Limit von dem, was er gerade zu tun hat. Und es wird ihm immer zugute gehalten, dass er Balotelli in den Griff gekriegt hat. So eine Scheiße, ganz im Ernst, Alter. Also... Ich höre auch daraus, dass du ihn gar nicht bei Bayern haben möchtest. Also ich sehe den auch gar nicht bei Bayern. Seht ihr den vom Typen her bei Bayern? Ja, weil er ein guter Bro vom Rummenigge und so ist. Ja, das ist richtig. Aber mittlerweile... Da hat er doch schon wieder für irgendjemanden gekocht. Der weiß ja schon wieder mehr, als er zugibt. Das Ding ist, da sind wir ja gleich bei dem Fußballthema der letzten vier Tage. Tuchel, Das muss man nochmal sagen, für alle Leute, die denken, wovon reden die denn mit dem Kochen? Ich habe den Transfer, jetzt beruhigt euch, ich habe den Transfer eingefädelt zwischen Hannover und Gladbach. Max Eberl und Max Stindl, oder wie der heißt. Für die habe ich gekocht. Dieter Stindl, ich habe den Transfer eingefädelt. Bitte, Pocho. Dankeschön. Ja, hat sich ausbezahlt. Aber das große Thema der letzten Tage war natürlich, dass Tuchel in der neuen Saison drei Vereine gleichzeitig trainiert. Chelsea, Arsenal und PSG. Also, es wird Wahnsinn. Und er hat wohl Bayern abgesagt. Ich persönlich finde es überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, ich bin froh, dass er nicht nach München geht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Personalie Tuchel in München langfristig funktioniert hätte. Also solange natürlich der seine Spiele gewinnt, dann ist alles gut und schön. Aber ich glaube, dass Tuchel noch schneller fliegen würde, als es damals Ancelotti ergangen ist. Also wenn es nicht läuft, meine ich jetzt. Aber wäre das nicht ein sogenannter logischer Transfer? Ja, das ist auch das Einzige, was dafür gesprochen hat. Was mich bei dieser ganzen Sache ein bisschen stört, ist diese Aussage, die man so damit mitkriegt. Und zwar, Tuchel sagt ja angeblich, muss man ja dazu sagen, weil es hat ja keiner von Bayern oder so bestätigt, jedenfalls nicht so, wie ich es mitbekommen habe. Tuchel sagt ab, weil er bei einem internationalen Topverein in der Bringschuld steht oder weil er da im Wort steht, ne? Im Wort steht oder sowas, genau. Und jetzt wird dann gefragt und wird so dargestellt, dass er da irgendwie bei Arsenal angeblich im Gespräch ist und so. Aber richtiger Bold Move wäre es doch jetzt, zu einem ambitionierten Zweitligisten zu gehen, oder? In Hamburg oder in was? In England oder? Ja, in Hamburg oder so, genau. Ja. Zum HSV, genau. Den hat er ja auch schon abgesagt. Die wollten den ja auch schon haben. Ja, logisch, Stuttgart auch. Aber ich bin ja sowieso sehr überrascht gewesen in den letzten Wochen, dass du ja in der Causa Tuchel, wie ich es mal nennen will, doch sehr, sehr pro Tuchel bist, oder? Ich bin Befürworter. Ich habe Uli immer gesagt, Uli, das ist natürlich ein schwieriger Typ. Es ist ja ganz klar, es ist ein Querdenker. Aber warum denn nicht mal querdenken? Nee, das ist ein Queroland. Das ist kein Querdenker, das ist ein Queroland. Ist das wirklich ein Queroland? Ja. Jeder sagt es. Ey, da ist der Mislintat, der ist extra weggerannt vor dem. Ja? Wie geil ist, wenn der zu Arsenal geht. Ja, das ist echt Schicksal. Aber ich meine nur, das musst du dir mal vorstellen. Was für ein Arschloch musst du sein, dass es für den Mitarbeiter nicht mehr ertragbar ist, dass ihr am selben Arbeitsplatz oder ja am selben Ort arbeiten müsst. Die müssen ja nicht ständig zusammenarbeiten. Ja, es ist nicht so, dass das der Co-Trainer war von ihm, sondern natürlich hat er eine wichtige Position gehabt in dem Verein, aber das muss ich dir echt mal geben, dass er sagt, nö, ich gehe. Das und du hörst es halt auch überall Hummels, der sagt, ich gehe, wenn Tuchel kommt. Das muss man sich echt mal vorstellen. Also der Typ. Hast du da eine Quelle für? Also das habe ich noch nicht so gehört, dass Hummels deswegen gehen wollte. Oder naja, mir hat es keiner erzählt von den Spielern. Nein, sondern ich habe es halt auch gelesen. Ich weiß nicht, Sportbild hat das doch oder okay. Kicker oder ja, irgendwie sowas. Die haben das gesagt. Nur ich sag mal so: für mich wird jetzt der Verbleib von Jupp Heynckes immer wahrscheinlicher. Ich schließe so. Das haben wir jetzt schon tausendmal besprochen. Nagelsmann. Das schließe ich aus. Ja. Jetzt pass mal. Er ist fast schon alternativlos. Ich sehe es wirklich fast so. Du hast noch den Typen von Tottenham als mögliche Option, aber da hast halt wieder das mit der Sprache. Gut, wie gesagt, das kann man ja lernen, die Sprache. So problematisch wäre das für mich jetzt von außen betrachtet nicht, wenn du da jemanden bringst, der Deutsch erstmal noch nicht so gut kann. Und dann hast du halt ansonsten so relativ merkwürdige Optionen, auch mit Hasenhüttl. Du kannst ja nicht. Habt ihr das jetzt mitbekommen, dass Dortmund und Bayern angeblich im Wettbieten sind um Hasenhüttl? 10 Millionen will Hasenbeisport. Ja, ganz im Ernst. Erstmal, wo ist denn das ein Wettbieten? 10 Millionen schmieren sich Dortmund und Bayern erstmal in der Haare. Also das ist ja totaler Quatsch. Also da lachen die sich ja tot. Ist denn Hasenhüttl ein Thema bei Dortmund? Also weiß ich nicht. Na, angeblich. Also, ja. Ich persönlich würde, es ist natürlich schwer zu sagen, weil keiner weiß überhaupt richtig, was abgeht, aber ich glaube, für München wäre es jetzt momentan, ist mein Gefühl, am besten, man würde irgendwie das Heynckes-Ding nochmal für ein Jahr hinbekommen. Das halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Der Heynckes, der hängt an diesem Verein und der... Aber der hat eine kranke Frau zu Hause. Ich verstehe es nicht. Ein 72-jähriger Mann, der eine kranke Frau zu Hause hat, warum macht denn der diesen Stress? Ich verstehe es nicht. Welcher 72-Jähriger hat keine kranke Frau zu Hause? Also es ist jetzt nicht so, dass in dem Alter alle nochmal richtig aufblühen. Also da hat ja jeder irgendwie irgendwelche Probleme oder ist es richtig was oder, ernst oder ist. Auch habt ihr dieses Wenger-Ding gehört? Nee, warte mal, ist das richtig was Ernstes mit seiner Frau oder ist das halt so? Ich glaube, ich weiß es nicht was. Relativ geheim, glaube ich, aber sie ist krank. Dolle krank. Ich verstehe es nicht. Und auch dieses Arsène Wenger-Ding, also weiß ich nicht, ein 68-Jähriger. Was, nach München? Nee. Ja. Nein, das geht nicht. Er kann mit den Stars. Ach, und? Wo denn? Ja, genau, und wurde 1994 hat er, glaube ich, mal ein Pokalspiel gewonnen damit. Hör auf, das ist alles, aus meiner Sicht, das ist Kokolores. Jeder versucht halt jetzt irgendeinen Namen zu droppen, den sonst noch vorher keiner auf der Pfanne hatte, so kommt mir das vor. Dabei Tuchel, da gebe ich dir recht, das war das Logische eigentlich, was anstand. So, Tuchel sagt jetzt ab, vermeintlich, ja, auch hier würde ich einfach, nach dem, was danach abging, dass er zu 100% abgesagt hätte und dann auf einmal bei drei Vereinen zu 100% unterschrieben hat, würde ich jetzt auch noch nicht mal sagen, dass es ganz überraschend wäre, wenn es dann doch auf einmal so, wenn du Tuchel doch in der Lederhose siehst nächste Woche irgendwie, neben Karl-Heinz Rummenigge. Aber so. Woher kommt denn diese allgemeine Meinung, dass er jetzt den abgesagt hat? Also am Sonntag war es ja so, hä? Für mich, genau das ist für mich auch die Frage, Chris. Das hat doch dieser Bayern-Reporter. Woher weiß man das? Der Bayern-Reporter hätte da ja, glaube ich, diese Insider-Informationen gehabt, dieser, der auch ab und zu mal beim Doppelpass da am Start ist. Uli Stielicke oder wie der heißt. Ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Der Uli Köhler. Der nennt sich irgendwie CF Bayern. Nee, auf Twitter @CF Bayern oder irgendwie so. Dieter Niklas, Alter. Der Pressesprecher, der macht FCB-TV-Poncho. Das ist eine Ikone. Das ist die Ikone. Der ist für mich immer noch beim DSF. Hinter Jörg Dahlmann. Ist das die große Ikone des deutschen Fußballs? Übrigens, das wird auch noch ein Goal bei uns, ein Stretch-Goal. Wenn wir dann bei 1 Million ankommen im Monat, dann hab ich und Chris haben es schon besprochen, dann werden wir Jörg Dahlmann verpflichten und den einfach jede Woche einmal in Grevenbroich neben Poccio setzen. Der darf aber nichts sagen. Dann einmal in Langenhagen neben Chris und dann einmal hier bei mir in Saint-Tropez. Ja, wenn das wir wirklich cool. 1 Million zusammenkriegen im Monat, dann verpflichten wir Jörg Dahlmann und der darf bei uns den Chat bearbeiten. Der darf unsere Sendung kommentieren live. Chat, genau. Chat wie ein Wrestling-Match darf der das danach kommentieren. Wirklich. Das war toll. Wie geht's dem Talisman eigentlich? Tja, hat wahrscheinlich kein Glück mehr. Ja, aber das Thema, ich weiß auch nicht warum, seitdem wir diesen Podcast hier ins Leben gerufen haben, beschäftigt mich diese scheiß Bayern-Trainer-Personalie. Ich würde ja gerne den Mourinho bei Bayern sehen. Mourinho? Ja, Ei, ei, ei. Ja, der will ja nochmal ummodeln da. Den, ja, eben, der will ja nochmal ummodeln. FC Manchester, ne? Ich glaube, der will mit Manchester, der will mit Manchester, will da jetzt nächste Saison durchstarten. Da wird ja auch nochmal richtig cool und locker gemacht. Naja, man wartet ja die ganze Zeit schon auf so eine Initialzündung da in Manchester, habe ich das Gefühl. Und immer wieder bleiben sie den Erwartungen so ein Stück weit zurück. Und jetzt, aber sie sind Zweiter, glaube ich, ne? Ja, 17 Punkte oder wie viele Punkte hinter? 117, glaube ich. 117 Punkte schon. Dieter Punkte sind sie hinter den großen Cityanern. Nee, also diese Trainerpersonalie für mich ist es, deutet immer mehr jetzt auf Heinkes hin oder irgendwie wirklich dieser Tottenham Heinz. Pocho. Ja. Oder Pocho. Pochettino oder Pocho. Aber er macht's, ne? Hauptsache Pochi. Ja. Hauptsache Pochi. Nee, es ist wirklich... Und bei Dortmund, wenn du das angesprochen hast, wen würdest du denn da hinschicken? Zorc hat verlängert, Breaking. Ja. Gestern. Oh, toll. Heil. Alle Gründe, warum Zorc verlängert hat, ab morgen in der Sportbild. Mehr Geld. Ja, mehr weil Geld. Er sich schon mit Lucien Favre einig ist, ne? Ganz einfach. Ich finde die Favre-Option gar nicht so doof bei Dortmund. Finde ich auch. Ich auch nicht. Und was denkt ihr, Favre und Zorc? Ja, passt. Favre kann sich jedem Sportdirektor unterordnen, solange er ihm nicht reinspricht bei der Arbeit im täglichen Geschäft. Das wird schwer mit Watzke, oder? Ja, Watzke bleibt. Ja, das ist aber für Favre auch nicht schlecht, weil Favre es nicht mag, Lautsprecher einer Mannschaft zu sein. Ja, alleine, wenn er gibt ja immer dieses leicht Moncici-artige in Interviews wieder. Ja, müsst ihr aber drauf achten. Ich weiß nicht, ob Chris überhaupt noch Moncici kennt, der Jacke. Ich bin inzwischen auch 32, Pocho. Ja, ich weiß doch, ich wollte schon nur ein bisschen triggern. Alter. Ich habe heute zwei wunderschöne Favre-Anekdoten im Fohlen-Podcast gehört, die muss ich euch kurz erzählen. Einmal wollte einer von diesen Fohlen-Podcast-Leuten mit Lucien Favre ein Selfie machen. Und dann hat Lucien Favre immer gesagt, aber nicht mit Blitz. Und dann hat der andere gesagt, du, beim Selfie, da kommt kein Blitz. Doch, kommt Blitz. Nee, aber mach keinen Blitz an. Das ist die erste Geschichte, die ich gut finde, dass der Favre da voll allergisch auf Blitze reagiert. Kommt beim Selfie Blitz? Nee, wenn du von vorne... Doch, da wird das Display, beim iPhone wird das Display übersteuert. Das Display ist der Blitz. Aber das ist erst vielleicht in diesem Jahr. Als Favre bei Gladbach war, da gab es noch keine blitzenden Bildschirme. Sei es drum, aber die andere Anekdote fand ich noch viel schöner. Und zwar hat Marc-André Ter Stegen ja sein Debüt im Gladbacher Tor gegen Leverkusen gegeben, 5-1 oder so. Habe ich das gegen richtig Köln. In Erinnerung? Gegen Köln. Genau. Gegen Köln. Und danach haben die Fans, wo die ganze Zeit, nach Marc-André Ter Stegen gerufen. Er sollte sich praktisch den Fans stellen, die wollten ihn feiern. Und dann hat euer Stadionsprecher Ter Stegen einfach das Mikrofon in die Hand gedrückt, so dass er da, was weiß ich, mit den Fans Humpa Humpa Teteré machen kann. Ja. Und das muss Favre total genervt haben und hat immer gesagt, was der Stadionsprecher für ein Idiot sei. Ja, das ist richtig, diese Anekdote. Er hat sich richtig künstlich aufgeregt, so auch in Interviews, die du danach gelesen hast. Unser Stadionsprecher Klippi. Klippi finde ich super. Woran hattet ihr Legen, Pocho? Hä? Woran hattet ihr Legen? Ja, woran hattet ihr Legen? Ja gut, ne? Du kannst ja immer fragen, woran ihr Legen hat. Ja, das war Klippi, ne? Das war Klippi. Aber es ist doch wirklich so, dass Favre sicherlich ein schwieriger Typ ist, aber der passt irgendwie in dieses Umfeld Dortmund, passt der irgendwie rein. Ich finde auch, dass er sich mit Ende der Saison mit Richtung Ende der Saison besonders und der weiteren schlechten Spielweise von Borussia Dortmund Stöger immer mehr ins Abseits manövriert, als er das in Köln alleine schon durch diese zwei Punkte Hinrunde getan hat. Das Merkwürdige ist auch so peinlich. Entschuldigung, Enrico. Nee, ich habe jetzt ganz viel schon gesprochen, Christoph. Ja. Oh. Fandet ihr das auch so peinlich? Habt ihr bei Sky auch diese Zusammenschnitte gesehen, als Usain Bolt Training gemacht hat bei den Dortmundern? Schnitt, so halt Megastar wie Usain Bolt, weil absoluter Megastar, Schnitt Stöger. Und du denkst, was ziemlich mega peinlich eigentlich, was hier gerade passiert. Und wahrscheinlich denkt Usain Bolt, er wäre Deutscher. Und Das Ding ist, mich fand ich ziemlich peinlich. Das Merkwürdige bei Stöger ist ja, dass er ja mal abgesehen davon, dass es nicht besonders toll aussieht, aber im Prinzip erfolgreich ist in Dortmund. Also er holt ja, der erfolgreichste Mannschaft seit dem Teil von Korkut da ist. Das muss er erstmal hinkriegen. Ja. Es gibt ja die Korkut-Tabelle, die zählt im Endeffekt. Ja. Ja, und da ist nur einer besser und das ist Patrick Stöger, oder wie der also, heißt. Ich dachte, Korkut selbst nochmal. Nein, der hat weniger Tore geschossen, also zumindest sein Club. Nee, ich finde ja, dass der Stöger, wie gesagt, im Prinzip, ja, zumindest die Ergebnisse abliefert. Das ist schon mal, was für ihn spricht. Aber die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, spricht halt absolut gegen ihn, weil es genau die Art Fußball ist, die Dortmund gefühlt seit 10 Jahren nicht mehr gespielt hat. Es ist halt, früher hätte man gesagt, Rumpelfußball. So. Und Bürokratenfußball. Ja, das, ich weiß halt nicht, ob heute ist es ja auch wichtig, was du für einen Fußball spielst, wie man das praktisch verkaufen kann. Und ich glaube, dass das für die Marke Borussia Dortmund nicht so zuträglich ist. Und ein Favre, der steht natürlich schon eigentlich auch für attraktiven Fußball. Das war schon geil, was Gladbach damals unter ihm so geleistet hat. Also, und ich will ihn auch wieder in der Bundesliga sehen, sage ich dir so, wie es ist. Es fehlen so Typen noch und nöcher. Der kann halt auch mit Marco. Ne? Der kann mit Marco. Mit Marco Reus? Ja. Boah, das stimmt. Der kann richtig gut mit Marco. Der hat ihn zu dem gemacht, der er eigentlich sein könnte. Wenn er sich nicht mal den Penis brechen würde oder so, ne? Das hast du aber schön gesagt, Pocho. Der ist ja wieder jetzt verletzt, richtig? Der fällt ja jetzt wieder wahrscheinlich aus, oder? Hat er nicht wieder eine Muskel? Nee, der Reus ist schon wieder verletzt. Ja, auf jeden Fall hat er jetzt die ganze Zeit nicht mittrainieren können. Er wurde ja auch rausgenommen im letzten Spiel. Bin ich jetzt das richtig geladen? Auf jeden Fall hat er, zumindest ist er angeschlagen. So, das kann man mal festhalten. Da gab es eine Frage. Ich habe irgendeine Pressekonferenz gesehen, da wurde Dieter Stöger dazu befragt. Und da hat er auch gesagt, naja, es ist noch nicht absehbar, wie lange er jetzt ausfällt, aber lieber ein bisschen langsamer machen, weil er ja aus einer langen Verletzungspause kommt, etc. pp. Ich guck mal, ich recherchiere das mal gerade. Ja. Ich habe dann noch ein kleines Gerücht, das ihr ja mal kurz thematisieren könnt, weil im Endeffekt sprechen ja zuletzt viele Indizien darauf, oder anders gesagt. Ich glaube, die Jungs vom Kicker haben gesagt, dass Tuchel nach London geht, zu Arsenal, und was die Sportbild, die behauptet hat, er geht zu PSG. Das, welches Blatt das, was? So, auf was ich hinaus will, ist, dass es letzte Woche ja auch schon das Gerücht gab, dass Klopp ein Kandidat sein würde für Paris Saint-Germain. Wie siehst du es da? Da steht, wird ja auch eine Position frei. Auch da, ich würde es nicht völlig absurd finden, wenn ein Favre diskutiert wird. Die wollen wahrscheinlich jemanden in Strahlkraft. Ja. Oh, weiß ich nicht. Er hat in der Liga Erfolg. Hat eigentlich überall Erfolg gehabt, wo er bislang war, so zuletzt. Also es war ja. Ist das nicht egal, ob der in der Liga Erfolg hat? Weil es hört sich ziemlich plausibel an, aber ich glaube, Paris möchte da schon eine schillernde Figur haben. Ich glaube auch, ja. Obwohl, oder auch nicht, weil dieser Unai Emery, der war ja zwar sehr erfolgreich mit Sevilla, ne? Da war der doch vorher. Ja, der hat 79 Mal die Europa Cup der Verlierer da gewonnen. Und so. Einmal beim Dieter der Woche. Aber da haben wir noch nicht abgestimmt. Noch nicht. Da freue ich mich nachher drauf, ne? Aber vielleicht möchte der Nasser El Khelaifi auch einen Trainer, dem er reinquatschen kann. Und da hat ja Pocho gerade gesagt, dass der Favre gar nicht so ein Lautsprecher ist und vielleicht sich auch mal reinquatschen ließe. Ist da vielleicht was dran? Ja, möglich, klar. Also es wäre für ihn mit Sicherheit die geilste Möglichkeit überhaupt, so eine geile Legacy zu hinterlassen. Weil Kohle spielt keine Rolle, die Mannschaft ist sowieso schon geil. Also interessant wäre es vermutlich, aber ich gebe dir recht, er wäre jetzt nicht meine erste Option für den Posten in Paris, aber auch da bin ich gespannt, wer letzten Endes dann in Paris landen wird. Übrigens, cool hier gerade auf transfermarkt.de, aktuelles Gerücht, Mario Götze zu Beşiktaş. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Aber hast du die Prozente dahinter gesehen? Nee, 12? 0%. Denke ich mir so, cool. Also dann finde ich es richtig gut, dass die das Gerücht hier einfach mal reingesetzt haben. Hier, dann wäre das Gerücht hier größer, wenn wir das hier streuen würden, dass er zum SC Bad Eickel geht. Du kannst ja drei Leute schon sagen. Du kannst ja nicht ein Gerücht hier hinschreiben und dann 0%. Vor allen Dingen, was sollen denn diese schwachsinnigen Prozente da eigentlich immer? Wie wird denn das bitte schön ausgerechnet? Was ist ein 100%? Also, Du hast ein Tinder-Match. Wenn der Spieler bei Instagram ein Foto von seiner Unterschrift macht, meine Güte, das ist. Ja, Raphael van der Vaart, sage ich dann nur. Da haben wir das schon gesehen, wie das laufen kann. Oh, ja. Ja, also, Valencia oder was war es, ne? Das Trikot? Ja, ich glaube Valencia. Ich glaube, das war so vor 12 Jahren, ja. Und übrigens, es ist so, Mirko Reus ist tatsächlich schon wieder verletzt. Es ist so. Aber leicht oder schwer? Oder? Ja, ich glaube, irgendwas Muskuläres. Da weiß man es halt so hundertprozentig nie. Also kann sein, dass der am Wochenende schon wieder von der Bank kommt. Kann aber auch sein, dass er nochmal 2 Wochen ausfällt. Also kann auch sein, dass er sein Bein amputiert haben muss. Also aber dann ist er 6 Wochen wieder fit. Und trifft gleich viermal. Wächst ja Gott sei Dank nah, im Gegensatz zu Nieren. Ne? So. Ja, oder zu Bandscheiben. Ich bin hier gerade auf sportbild.de und da ist gerade ein großes Bild von Michael Reschke, der gesagt hat, dass die Bayern viel weiter sind in der Trainersuche, als viele glauben. Aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es ums Bild. Ich habe gestern Nacht habe ich beim ZDF eine Reportage über Obdachlose in Berlin gesehen und ich würde Geld drauf wetten, dass ich ihn da gesehen habe. Also der Reschke, den kannst du doch nicht machen. Ich sehe es auch gerade. Der sieht da unrasiert, hat er so gelbliche Zähne und so eine aschfahle Gesichtsfarbe. Ich sag dir, als ich bei diesem VfB im Dialog war, war ich schockiert von der Art und Weise, wie er auch Dialoge führt. Da wurde er darauf angesprochen von einem behinderten Stuttgart-Fan, was denn jetzt mit VfB 2 wäre, weil da gab es lange die Diskussion, ob die abgeschafft wird, die zweite Mannschaft, und man so einen ähnlichen Weg geht wie in Leverkusen. Und da war ja Reschke auch dafür zuständig, die U21 abzuschalten. Und vieles hat darauf hingedeutet, dass man in Stuttgart das Gleiche macht mit der U23, also mit der zweiten Mannschaft, aber das ist ja egal, wie das jetzt ausgegangen ist, also man hat sie nicht abgeschafft, lassen wir es einfach mal so stehen, aber wie er das Ganze dann versucht hat zu verkaufen, wie er da so hin und her geschlingert ist, das war ein ganz, ganz schlechtes Bild, das er nach außen hin abgegeben hat, und das ist eigentlich ja immer der Fall, wenn er irgendwas in irgendein Mikrofon sagt oder in irgendeine Feder diktiert. Das ist ein Mensch, der in Sachen Öffentlichkeitsarbeit eine ganz, ganz schlechte Figur abgibt. Also ich weiß auch nicht, was da los ist bei dem. Ich denke halt die ganze Zeit, wer sich nach außen hin da so schlecht verkauft in seinem Fachgebiet Fußball, der kann doch dann auch selber, was den Fußball angeht, gar nicht so mega intelligent sein, weil es wirkt auch nie hundertprozentig sicher, wenn er Aussagen tätigt oder so. Weißt du, also das wirkt nie, als ob das Hand und Fuß hätte. Das ist ein ganz komische Personalie. Wie Rainer so ein bisschen, ne? Rainer? Ja, dein Disponent. Der ist doch nicht Rainer, Rüdiger. Wie bei Rüdiger, der wirkt ja bei Situationen, die er im Griff hat, immer sehr unsouverän und bei unsouveränen Situationen auch unsouverän. Ja, und das so stimmt. Rainer. Was denn? Übrigens, Pocho, Ricky und ich haben gestern 1,5 Stunden gepodcastet without any tape. Ja. Und da hat er Sachen erzählt, das glaubst du nicht. Und vor allen Dingen, der hat ja auch immer das Talent, Sachen, die in meinem Kosmos völlig absurd sind, völlig. Wir werden das nachher thematisieren. Wir können. Warum denn? Na gut, dann bringe ich es direkt auf den Punkt. Also Folgendes ist passiert. Gestern Pocho, hörst du zu? Ja, natürlich. Da haben Chris und ich so ein bisschen erzählt und ich kam darauf zu sprechen, dass bei uns im Fitnessstudio jemand in die Dusche gekackt hat. So, das ist mir vor längerer Zeit einmal aufgefallen und dann bin ich natürlich als pflichtbewusstes Fitnessstudio-Mitglied vorgegangen zur Rezeption und habe gesagt, hallo, da hat jemand in den Abfluss gestuhlt. Also er hat praktisch dahin gekackt. Und dann sagte mir der Typ, der da gearbeitet hat, den kenne ich auch so persönlich, und der sagte zu mir, das ist jetzt schon das zweite Mal. Und dann habe ich gesagt, willst du mich verarschen? Er sagte, doch, das ist jetzt schon das zweite Mal. Es muss offensichtlich jemand sein, der da wirklich absichtlich reinscheißt. Und dann sagte ich zu Chris, ich kann das verstehen, wenn man das zu Hause macht, aber doch nicht im Fitness. Und jetzt lacht der auch. Pocho, hast du noch nie in die Dusche geschissen? Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Das gibt's doch nicht! Ich auch nicht! Der Ricky erzählt mir das und dann hat er mir gesagt, als wenn man das zu Hause nicht machen würde, und da habe ich ihm von dieser Joey Diaz-Folge erzählt, dass Joey Diaz bei sich in die Dusche kackt und da immer Probleme hat, die Nüsse durchs Sieb zu kriegen, genau, wenn die nicht verdaut wurden. Ne? Genau. Und da sagt er ganz normal, hast du das noch nie gemacht? Wenn ich aber wirklich völlig überzeugend. Und ich musste so lachen, dass meine Stimme weg war und ich konnte es nicht glauben. Und er ist auch aus allen Wolken gefallen, dass ich es noch nie gemacht habe. Also Pocho, wenn du in der Dusche stehst, also wir reden, das habe ich mit Chris auch erklärt, wenn ich einen sehr harten Stuhl habe, dann, mein Gott, kann man da nicht mal über was ganz Normales reden hier. wenn ich einen sehr harten Stuhl habe, dann kann ich das natürlich noch anhalten, weil das ist ganz wichtig, wenn die Konsistenz fest ist, ist es viel leichter, den Stuhl zu halten. So, wenn du aber merkst, oh, jetzt rumpelt's, oh, oh, so, und dann hast du die Möglichkeit, also wenn du praktisch musst, ja, du musst jetzt aufs Klo, dann hast du ja nur die Möglichkeit, entweder jetzt nass aus der Dusche rauszugehen, alles voll zu suppen und dann auf dem Klo einen abzudrücken, so. Und danach hast du schon das Problem, dass das Klopapier nicht richtig funktioniert, weil es immer direkt voll saugt sich mit Wasser und dann hast du die halbe Scheiße an der Hand. So. Also, wenn ich mehr. Das gibt's doch nicht. So, und wenn ich jetzt merke, ich bin in diesem. Wie detailliert, als wäre das schon zehnmal passiert. Ich kenne das gar nicht. Du bist doch nie. Also, jetzt muss ich erstmal das. Chris, du wirst doch schon mal mit nassen Arsch. Mit nassem Arsch, ja. Ja, und du wirst schon mit nassen Arsch kacken gewesen sein. Wenn du, musstest du noch nie schnell aufs Klo, nachdem du geduscht, oder warst du mal im Freibad und musstest da groß? Groß. Das Meteor, das fliegt mit dem durchs Räumchen. Du, also, aber im Schwimmbad ist ein. Ich bin ganz oft schon im Freibad gewesen, bin aufs Klo im Freibad, kacken, die ganze Badebuchse ist voll Wasser, dein Arsch ist voll Wasser, dann hebst du da die Tapete da hinten ran, die da meistens nur hängt, und die saugt sofort voll mit Wasser. Und jedes Mal war die Kacke an den Finger. Das war jedes Mal so. Pocho, nächster Punkt. Da erzählt er mir das nächste, wo er auch gar Moment. Nicht mehr, er war fassungslos, als er mir erzählt hat, dass er sich in die Dusche hockt, den Brausestrahl auf Massage einsteckt und sich den Arsch noch ausstrahlt. Halt. Jetzt will ich von Pocho erst noch den Stuhlgang an sich wissen. So, Pocho, jetzt sitzt du da drinnen oder du stehst und musst groß. Ja? So weit, so gut. Du merkst, es muss sofort sein und du weißt, dass das eigentliche Prinzip des Kackengehens und Abwischen nicht funktioniert, weil alles nass ist. Und du weißt, es ist ein sehr dünner Stuhl, weil du merkst, es ist akut. Dann kann man doch einfach in die Dusche scheißen. Wo ist das Problem? Das ist ja auch nicht so. Der Chris tut ja so, als ob ich das bei jedem Duschvorgang mache. Das ist mir vielleicht zweimal passiert, vielleicht dreimal. Ja, aber auch ich bin schon 37 Jahre alt, Ricky. Und ich muss Chris da wirklich. Jetzt im Ernst? Jetzt fast, jetzt, ja. Im Oktober. Am 19. Und, ja, richtig. So, und wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass ich auch zwei, dreimal in meinem Leben kacken war und dann auch richtig ausgiebig und auch in jeder Konsistenz. Aber es ist mir, vielleicht liegt es auch daran, dass du natürlich ein Badezimmer hast, was 40 Quadratmeter groß ist. Nein. Bei mir ist das ein Schritt von der Dusche bis zur Schüssel. Pocho, ist es nicht so, dass und ich. Und diesen, Moment, lass mich ausreden. Ja. Diesen Schritt nehme ich dann auch. Aber Pocho, so. Und ob ich dann Kacke an den Fingern habe, die ich mir dann in der Dusche abspüle, ist was anderes, als wenn ich mich über diesen scheiß Ausguss hocke und da reinkacke. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Das habe ich mit Ricky auch besprochen, ob er sich da hinhockt. Und er meinte, nee, er macht das normal im Stehen. So leicht gehe ich in die Knie, so ein bisschen, so Skistellung, würde ich sagen. Ja. Den Telemark machst du. Und dann findest du es also angenehmer, wenn dir die warme Scheiße die Beine runterläuft, als das läuft. Meine Güte, hast du schon mal gekackt? Wann läuft denn da was runter? Vor allen Dingen, Pocho, mein Problem ist es nicht, dass mir der stehen. Mein Problem ist doch nicht, dass mir der Weg zu weit ist. Ist doch nicht so, dass ich dazwischen drin noch eine Rast machen muss oder sonst irgendwas. Mein Problem ist, dass die ganze Kacke, dass der ganze Arsch voll Scheiße ist und du kannst mit dem Klopapier nicht richtig putzen. Und wenn du in der Dusche stehst, kannst du dir mit deinem scheiß Duschkopf gleich hinten das Ding freispritzen. Und das ist das Nächste, was ich dem Chris gesagt habe. Pocho, auch hier, du musst es nicht ehrlich beantworten, aber zumindest so in der Art. So, wenn man im Duschvorgang ist an sich und hat so eine Dusche, so einen Duschkopf, den man abnehmen kann, dann ist es doch wohl so, dass man sich manchmal hinhockt und mit dieser Dusche sich im Arschloch das alles ausputzt. Nein, dafür gibt es einen Waschlappen. Nein, ich meine nicht nach. Also Waschlappen, jetzt ist es aber perfekt. Das ist ja noch schlimmer. Da hängt der alte Kacklumpen die ganze Nacht da übers Ding drüber. Der alte Kacklumpen wird ausgespült, kommt dann direkt in eine Wäschemann. Davon habe ich Tausende. Davon so bin ich erzogen worden. Nee, das könnt ihr nicht waschen. Ich kann doch nicht den Kackelappen da nochmal waschen. Was? Nee. Dann frage ich dich direkt, bist du ein Direktseifer oder bist du ein Indirektseifer? Nimmst du das Duschgel direkt in die Hand und seifst dich von der Hand ein oder nimmst du einen Schwamm oder ähnliches? Genau, wie es macht. Nimm den Schwamm, das machen doch nur Homosexophobe. Ich nehme mein Duschgel, spritze mir das in die Hand, dann reibe ich es mir über den Handrücken und schieb mir den Handrücken dann immer durch den Arsch. So mache ich es. Bis ich das Gefühl habe, es wäre sauber. Und wenn ich das Gefühl habe, dann hocke ich mich hin und spritze mit dem Duschkopf mir unten an den Arsch. Was denn? Das hilft auch gegen Hämorrhoiden. Also das hilft garantiert nicht gegen Hämorrhoiden. Doch, das kann so einer sagen, der keine offenen Hämorrhoiden hat. Ich habe mir Hämorrhoiden schon wegzwirbeln lassen mit so einem Ring, der mir drüber geschossen wurde. Brauchst mir nichts erzählen, mir wurde schon Stahlrohr in den Arsch geschoben und dann wurde der Gummi drüber geschossen. Das war kein Spaß. Dann hast du innenliegende Hämorrhoiden. Das ist ja auch gar nicht so schlimm. Ich konnte sie anfassen. Dann würde ich sagen, sind sie außenliegend. Das ist in der Tat, wobei ich bei dir mir nicht so sicher bin, wie viel Hand du dir so in den Arsch steckst am Tag. Also, so wie es eben klang. Also nochmal, ich in meinem ganzen Leben, wissentlich, habe ich dreimal ins Klo gekackt. Dreimal. Davon zweimal. In die Dusche gekackt, meinst du? Ja, in die Dusche. Davon zweimal einfach so aus Langeweile raus, weil ich dachte, ich gehe jetzt nicht nochmal raus. Und einmal ging es wirklich nicht anders, da war es richtig schlimm Durchfall. Da hatte ich auch Magen-Darm. Da hatte ich Magen-Darm und da war es auch ein bisschen falsch eingeschätzt. Da dachte ich, das meiste ist jetzt schon, hast du hinter dir und dann war es doch nochmal. Aber noch eine Art, ja. Ja, aber also wie gesagt, probier's doch mal aus, bevor es vielleicht verurteilt, probier's doch mal aus. Ja, nee, ich muss ganz ehrlich sagen. Ich sag auch erstmal nein. Ihr könnt ja bestimmt auch alle keinen Mais verdauen, ne? Der kommt ja so wieder raus, wie man reingeschoben hat. Mir ist jetzt letztens aufgefallen, dass mir das Gleiche passiert beim Sesam des Big Macs. Muss ich mir Sorgen machen? Ich weiß nicht genau, wie du das herausgefunden hast, aber... Ja, was machst du denn? Guckst du dir war nicht deine an, Wurst was du im Brötchen oder was? Hast? Guckst du dir nicht an, was du da ausgeschieden hast? Ich hab so ein Klo, wo die Scheiße erst auf den Porzellan fällt. Da lag irgendeine Wurst im Brötchen drin. So, oh Mensch, wie kommt denn das da rein? Ah, schön. Auch, Stuhl Talk, herzlich der neue willkommen, Podcast. Herzlich willkommen an alle neue Hörer. Ja, nee, aber das ist was, das passiert halt mal, dass man da mal... Wir können ja eigentlich, wenn wir schon Umfragen machen, können wir mal fragen, wer hat schon in die Dusche gekackt? Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will. Jetzt ich glaube, da würden wahrscheinlich mehr mitmachen als beim Dieter der Woche und da sind wir beim Thema angekommen. Schöne Überleitung, Pocho, das stimmt, der Dieter der Woche wurde gewählt, der erste Dieter der Woche und es war wirklich ein unglaublich spannendes Rennen. Man muss es nochmal sagen, der Chris, oder anders, der Pocho hat den lieben Max Eberl nominiert, ich habe den Tippico-Mann ins Rennen geschickt und gewonnen hat Chris Pick. Yes. Mohamed Salah mit 39%, 56 Stimmen wurden insgesamt abgegeben, finden wir wirklich hervorragend für so ein erstes Voting. Finde ich auch super. Ja, ich finde das mit ist für Salah, mich, ich bin ich ganz Sieger. Froh, dass Ricky nicht gesagt hat, wir sollten es jetzt einstellen, weil besser wird es nicht mehr. Ja, erstmal muss ich sagen, auch diese Anzahl an Stimmen verwundert mich ein bisschen, weil das natürlich direkt wieder zeigt, dass so ein Kern der Leute immer zuhört. Wenn wir was machen. Das freut mich mega. Du prophezeist ja gerade einen ganz, ganz merkwürdigen Drop für uns. Lass es uns nicht zu sehr thematisieren. Es sind 56 Stimmen, die uns gut getan haben. Gleich wieder am WrestleMania. Ja, aber 25-Stunden-Sendung wird schon geplant. Ich glaube ja nach den Aussagen, und da muss ich nochmal den Kleinkrieg aufgreifen, ich glaube ja nach den Aussagen der letzten Woche, dass Chris dieses Voting am Ende der Abstimmungszeit noch gefaked hat. Wie denn das? Der hat Leute eingekauft, die dann für den anderen stimmen. Hast du das Tor von Salah gegen Portugal gesehen? Ach man, das ist doch nur, ja, ich weiß. So, ja. Allein das noch Fragen? Rechtfertigt diesen Sieg, muss man sagen. Also ich war aber ich bin wirklich froh, dass wir Hörer haben, die anscheinend auf sportliche Qualität als auf so einen hochgebauschten Immortal Max Eberl und so eine geckige Nummer da Tippico-Mann setzen. Chris, Max Eberl hat nicht die Möglichkeit gehabt, wie Salah nachzulegen. Ja, also der Max konnte keinen beleidigen. Ja, das muss man einfach mal so sagen. So vielleicht, wenn der Tuchel doch zurückkommt, dass da nochmal eine Möglichkeit da ist. Wieso, weil keine Möglichkeit da ist? Er ist doch immer irgendwo an der Sebener Straße oder wie das da heißt in Gladbach. Der Eberl? Auf vorn zu reden, na klar. Ja, aber der kann ja nicht seine eigenen Mitarbeiter da anschreien. Der muss ja dann schon der irgendwie eine Pressemitteilung rausgeben an irgendwen, an Dieter Nagelsmann oder so. Timo Werner ist ein Hurensohn. sagt Max Eberl. Und das wäre vielleicht ein Statement, das auch mal abgedruckt wird. Ja, aber fand ich wirklich schön, dass der Salah mit 39 Punkten, ich find's super. Prozent sagt man, glaube ich, dazu, hier das Ding gerockt hat. Und herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz beim Dieter der Woche, Mohamed Salah. So. Wer von euch fliegt hin und überreicht? Na, immer der ihn gewählt hat. Ah, okay. Chris, pack die Badehose ein, ab geht's nach Algerien. So, jetzt sind wir in Folge 3. Das heißt, es wird erneut ein Dieter der Woche gewählt. Und ich weiß, dass der Chris sich noch für keinen so richtig entschieden hat bislang. Ich habe einen ganz sicheren Kandidaten gehabt bis gestern. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Poccio, wie weit bist du mit deiner Entscheidungsfindung? Ich habe einen, aber das Problem... Ich habe einen. Okay, dann mache ich so. Ich fange jetzt mal an. Oder Chris, hast du direkt einen auf der Pfanne? Nee, ich habe noch keinen auf der Pfanne. Ich mache als letztes. Okay, dann fange ich mal an. Also bis gestern Abend war für mich mein Kandidat DR7, Dieter Ronaldo. Das war für mich der Kandidat, den ich ins Rennen schicken wollte. Einfach diese zwei späten Tore gegen Algerien, die haben mich schon, da habe ich schon gedacht, das ist so ein, der Typ ist so eine geile Sau. Und ich muss wirklich immer wieder meinen Hut ziehen vor diesem Typen. Ich sag euch auch, warum ich den geiler insgesamt so in seiner Karriere finde als Messi, weil er extrovertiert ist und auch immer das zur Schau stellt, dass er der größte Fußballer aller Zeiten ist und so und dann auch noch regelmäßig abliefert. Davon mal abgesehen, dass er wirklich in jedem Spiel ordentlich auf die Knochen bekommt und also ich finde, wer so lange auf so einem Niveau solche Aktionen zeigt wie er, es ist viel geiler geht's nicht mehr. So, aber ich hätte ihn nominiert oder ich nominiere ihn, das kann ich schon mal sagen, für seine zwei späten Tore gegen Algerien, die dem Europameister, muss man ja an der Stelle nochmal sagen, den Arsch gerettet haben gegen eben Algerien. Und gestern hat es ja dann nicht so richtig gereicht. 0-3 untergegangen gegen die Holländer. In der ersten Halbzeit vor allem schon alle drei Tore gekriegt. Da hat der Ronaldo auch noch so eine affige Schwalbe versucht. Hast du das gesehen, wo er da in Dreck getreten ist? Ich hab leider gar nichts gesehen von den Länderspielen. Nicht großartig. Mal das Deutschlandspiel. Großartig. Bleibt im Rasen hängen Cristiano Ronaldo und beschwert sich dann, dass es keine Elfmeter dafür gab. Aber er hat noch ein paar geile Aktionen gehabt, hat auch noch einen mega geilen Kopfball fast zum Tor verwandelt. Ja, und andere Kandidaten standen für mich in dieser Woche einfach nicht zur Debatte. Das waren für mich die beiden Aktionen eben gegen Algerien, wo ich gesagt habe, holy shit, das ist halt einfach Qualität, wenn du da innerhalb von 2 Minuten in der Nachspielzeit deine Mannschaft zum Sieg verhilfst. Deswegen mein Pick diese Woche, Cristiano Ronaldo. Auch so ein bisschen fürs Lebenswerk, wenn ich ehrlich sein muss. Poccio. Das ist natürlich jetzt hart. Ja, das ist natürlich jetzt hart, weil du stellst da einfach so einen Ronaldo hin und ich habe da jetzt auch was. Ja, was ich eben als Problem darstellen wollte, war, dass ich schon wieder einen Protagonisten meiner Lieblingsmannschaft nehmen müsste. Oh. Aber das ziehe ich jetzt einfach wieder durch und nominiere und sag's extra in der Reihenfolge den Ginter-Matze für den Dieter der Woche. Was war da? Da war nämlich die Aussage im Gegensatz zu Sandro Fußballgott Wagner, der ja irgendwann mal gesagt hat, dass Fußballprofis eigentlich noch mehr Geld verdienen sollten, als sie tun. Echt, ja. Hat Ginter halt genau das Gegenteil gesagt und hat gesagt, dass es echt übertrieben ist, wenn man sieht, wie viel weniger dann normal arbeitende Menschen verdienen und auch in der, um dann auch mal dieses Lebenswerk-Motto ein bisschen aufzufassen, was Ricky gerade bei Ronaldo gesagt hat. Für mich die Entwicklung eines Spielers, den ich nie im Gladbach-Trikot gesehen habe bis zum Wechsel. 17 Millionen. Und dann wirklich da hingehe und sage, der integriert sich nicht nur top in der Mannschaft, der macht einfach einen guten Job, aber er scheint sogar so ein bisschen raus. Und das ist, hätte ich gar nicht erwartet, dass ich da wirklich so viel Sympathien entwickle. Nicht nur mit dieser Aussage, sondern auch mit Stiftungen, die er gegründet hat und so weiter. Und das ist bei mir rausgestochen in der letzten Woche, seit unserer letzten Ausgabe, in dieser unregelmäßigen, immer Dienstag stattfindenden Aufnahme. Und er beschreit es wirklich, wo er es nur kann. Einmal mit den Votern, jetzt mit der Regelmäßigkeit der Ausgaben. Er hat keinen Bock mehr, kann man sagen. So, und darum, also Dieter der Woche, Matze Ginter. Ja, man muss auch noch dazu sagen, er kommt natürlich aus der aus der Region, die du früher immer als kleiner Junge bereist hast. Sehe ich gerade. Ist richtig. Aus Freiburger. Ist richtig, ja. Hat er auch für Freiburg gespielt? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ja, natürlich hat er für Freiburg gespielt. Ich habe den immer nur mit Dortmund und Leverkusen irgendwie in Verbindung gebracht. Ich wüsste nicht, dass er mit Leverkusen was hatte. Wie komme ich denn auf Leverkusen? Kann ich dir nicht sagen, du. Boah, das ist ja spannend. Dem gehe ich jetzt erstmal nach. So, wahrscheinlich wegen der optischen Ähnlichkeit mit den Bender Twins. Ach, Na, das kann sein, das stimmt. Das sieht aus wie der, nee, sag jetzt nicht. Also der dritte im Bunde. Ja, so, jetzt ja. Chris. Jetzt die Bella Twins? Die Bella Twins. Die Bella Twins. Genau. Die Ginter Twins. Dieter Ginter, klingt auch gut. Dieter, ja, also Dieter Ginter? Dieter Ginter. Nicht toll. So, Chris, hau einen raus. Also ich schwanke zwischen Bill Kaulitz, weil ja. er fickt Heidi Klum. Ist das nicht Tom Kaulitz? Nee, Bill. Ist nee, Tom. Das ist Tom, oder? Tom. Bill ist, ah, doch, ist doch das Mädchen. Oh, ja. Ja, ja, Tom, wie konnte ich nur, und Donald Trump für sein Lebenswerk. Für sein Lebenswerk. Beide Nominierungen ein bisschen sexuell angehaucht. Ne? So leicht. Wenn dann überhaupt Stormy Daniels. Weil beide attraktiv sind, oder was meinst du jetzt? Also weil meine was? Weil du die beide attraktiv findest, oder? Ja. Ja. Also diesen Tom Kaulitz, wenn ich das schon, oh, wenn ich die Fresse schon sehe mit diesen, oh nee, da kann ich direkt ausflippen, nur. Nee, dann will ich Tom Kaulitz. Du drängst, wusste ich. Ich bin doch dumm, muss manchmal einfach nichts sagen. Nee, weil einfach auch fürs Lebenswerk und weil er gerade Heidi Klum knallt, scheinbar, und sportlich kann ich wenig mitreden diese Woche, weil ich habe, gerade war ja auch nichts. War ja nicht. Dieses 1-1 wüsste ich jetzt nicht. Das Tor von Müller. Es müllert doch wieder. War das ein Tor? Für mich wurde das Tor ein bisschen, es war ein cooles Tor, aber es ist jetzt nicht unbedingt was gewesen, was ich so noch nie zuvor gesehen hätte. Also man muss da auch mal die Kirche im Dorf lassen. Auch diese Euphorie schon fast, wie geil das Spiel gegen Spanien gewesen sein soll. War es denn nicht so geil? Das war ein gutes Spiel, Punkt. Aber da muss man nun wirklich nicht mehr draus machen, als es im Endeffekt dann auch war. Also vor allem die zweite Halbzeit durch die vielen Wechsel war dann halt einfach auch so ein typisches Testspiel, wo dann aus meiner Sicht nicht mehr viel abzulesen war, was jetzt hier, ja, allgemein, was die Qualität angeht, hat die zweite Halbzeit dann nochmal einiges, glaube ich, nach unten gerissen, jedenfalls aus meiner Sicht. Und die erste Halbzeit fand ich vor allem die Spanier richtig geil, wie die manchmal auf engstem Raum da One-Touch-Football zelebriert haben, muss man sagen. Ja, ja. Das sah schon ziemlich cool aus, gar keine Frage, aber das war jetzt, das war für mich jetzt nicht so großartig, wie es von vielen im Nachhinein diskutiert wurde. Da hat mir das Spiel ja Frankreich gegen Kolumbien, ehrlich gesagt, ein bisschen besser gefallen. Da wollte ich mir eigentlich nur die erste Halbzeit angucken und dann bin ich dabei geblieben. Und bei Deutschland gegen Spanien war es dann eher so, dass ich mich zwingen musste, in der zweiten Halbzeit noch dabei zu sein, weil es halt einfach total fahrig wurde. Von daher, ich bin sowieso kein Freund von diesen ganzen Testspielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, die Nationalmannschaft, die macht immer alles kaputt. Ich will lieber Bundesliga, Fußball oder Champions League sehen. Das muss ich jetzt hier an der Stelle auch mal sagen dürfen. Es reicht mit diesem Schwachsinn da, Nationalmannschaft. Hört auf mit dem Scheiß. Braucht kein Mensch. Ist mir auch scheißegal mit den Weltmeisterschaften. Ich bin ganz klar für Clubfußball und das lieber mehr als weniger. So. Nationalmannschaft, ich kann mich da überhaupt nicht richtig mit identifizieren. Du bist wie entfesselt, sag mal. Weil ich wahrscheinlich keine Heimat habe. Ich bin Heimatloser. Im Osten geboren, im Westen wurde ich aufgenommen, beerdigt. Aber nicht so richtig. Ja, Im Osten geboren, im Westen beerdigt. Ja, hoffentlich. Ich weiß nicht. In der Nationalmannschaft tue ich mich schwer mit. Ich will einfach nur geile Spiele sehen. Wer da welches Trikot trägt, ist eigentlich egal. Wobei, Trikot ist auch nochmal ein gutes Stichwort. Die grünen Trikots finde ich ganz niedlich. Ja, aber mal kurz einlocken. Tom Kaulitz, ganz klar mein Pick. Ganz, ganz, ganz klar sein Pick. Ja. Tom Kaulitz. Der neue Schüler. Ja, das ist Trikot. Eigentlich wollte ich ja mit euch noch so ein bisschen die Top 11 für Yogi ein bisschen diskutieren, weil ich war ja Freitag unterwegs und da schrub mir einer von euch oder spruch mir, dass der Dieter Sané nicht spielt und ich bin aus allen Wolken gefallen. Für mich ist das der ultimative Spieler momentan. Seht ihr nicht so? Ja, ich finde den hervorragend, großartig, super Fußballer. Das finde ich zum Beispiel cool, dass Deutschland so einen Fußball in seinen Reihen hat. Ja. Aber so richtig abgeliefert hat er im Nationalmannschaftstrikot auch noch nicht. Er hat natürlich jetzt auch noch nicht diese extreme Spielzeit gehabt wie andere. Was mich viel mehr genervt hat, war wieder mal Özils Performance. Also dieser Özil wäre scheiße halt. Ich glaube, da war in allen Belangen der schlechteste deutsche Spieler oder so was Zweikampfwerte und sowas angeht. Müsste ich jetzt nochmal nachgoogeln, habe jetzt einfach so behauptet. auf jeden Fall, da ist halt immer so, Özil, wir haben das ja auch mal hier in der Gruppe geschrieben, der spielt immer so zwischen Messi und was habe ich geschrieben? Kreisklasse und Weltklasse. Und Kalsenbracker. Da irgendwo dazwischen hält sich Özil immer auf. Und das nervt mich. Du merkst halt, wie geil der eigentlich kicken kann, aber irgendwie kriegt er seine PS wirklich selten auf dem Rasen. Das ist so mein Eindruck. Ist der Druck bei der WM, wenn Reus fit sein sollte auf der 10? Oder spielt Reus gar nicht die 10? Spielt er am Tor, ne? Bei Reus und fit. Ich würde eher die hängende Spitze spielen, wenn überhaupt. Er ist ein Hängender, ne? Reus über außen. Reus über außen. Ja. Ja. Also wenn ich jetzt, gut, die wichtigste Personalie, die, wenn du das Thema ansprechen willst, ist für mich erstmal der Sturm. Ist da für dich Werner als Stoßstürmer gesetzt? Oder? Ja, doch schon. Wer denn sonst? Gomez oder der Mann mit dem Bart? Also ich finde nicht, die sind mir zu statisch und zu, ich weiß nicht. Also, die kannst du gerne mal bringen, wenn es mal nicht so läuft und dann kannst du da ein paar Flanken reinjubeln und die Boxen gehen schon rein. Da möchte ich nochmal Folgendes. Ja. Ja. Ja. Also wenn ihr mich fragt, kann es ja nur eingehen. Mario Gomez, er hat es verdient. Nein, das ist für mich die größte Schwachstelle im deutschen Spiel, sage ich aus meiner Sicht. Also Sturm, ich werde mit Werner nicht so richtig warm als Stürmer und die anderen, die du jetzt genannt hast, die gefallen mir auch nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sein. Sag mal da, Müller. Werner auch nicht, oder was? Was ich ja nicht verstehe, dass er diesen Philipp Max nicht hinten links reingestellt hat, sondern diesen Platten hat heute spielen lässt. Ja, weil es halt Berlin ist. Ja. Echt jetzt? Ja, ja. Ist halt seine Heimatstadt. Und der Max war noch nie dabei. Ist der Boateng doch auch Captain, ne? Also bei Philipp Max muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde es auch begrüßen, wenn der mal eine Chance bekommt mit diesen, ich glaube, 11 oder 12 Torvorlagen. Das ist ja, schon, ja, der ist schon geil. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, verdient hätte er sich schon mal wenigstens nominiert zu werden. Aber Löw ist ja wirklich dafür bekannt, dass er dann gerne auf Leute zurückgreift, mit denen er halt einfach so ein bisschen länger schon gearbeitet hat. Also meistens guckt er ja eher danach. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn der Max weiter seine Leistung bringt, der hat ja so eine schwierige Rückrunde bislang gehabt und kam jetzt wieder so ein bisschen mehr in Tritt. Und ich denke, wenn er das halten kann, dann kann es schon sein, dass er mal zumindest ins Aufgebot kommt und mitreisen darf und dann vielleicht vorzeitig nach Hause fahren muss oder so. Das könnte ich mir noch vorstellen. Bei Plattenhardt, ja, da weißt du im Endeffekt, was du kriegst, aber auch, was du nicht kriegst. Also das ist so, das wird keine entscheidende Personalie, sehr wahrscheinlich keine entscheidende Personalie bei der Weltmeisterschaft sein, glaube ich zumindest. Also wird er gar nicht mitkommen? Ich denke, mitnehmen wird er. Aber ich meine, der wird jetzt halt eben dann wahrscheinlich nicht so oft zum Einsatz kommen, würde ich vermuten. Martin Plattenhardt bei der WM, hätte das mal gedacht, oder? Ja, kommt hier bei uns aus der Nähe, 40 Städter, gell? Stuttgarter, haben sie sich durch die Lappe gegangen, Lau. Ja, das Sieger gehen. Ja, das Sieger gehen, das Korkut gehen, wie wir ja sagen. Ja. Hat er, auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, Sturm ist für mich die Position, wo ich nicht so richtig glücklich mit bin. Ich denke mal, wenn alle fit sind, die über außen kommen können, da haben wir da relativ große Qualität, würde ich mal sagen. Ja, momentan Müller, oder? Auf rechts. Ja, wenn Reus nicht kann. Reus kann ja auch über rechts, oder? Der spielt zwar lieber über links, ist das richtig bei mir abgespeichert, aber kann auch über rechts. Links. Eher, ja, ist eher links, wa? Links. Ja. Lieb links spielt aber er links lieber. Ist auch Sané. Ja, ja, Dieter Sané muss da spielen. Aber Müller momentan ist ein Bestie. Ja, da weiß ich immer nicht, ob er es wirklich kann oder ob es nur Zufall ist. Wenn aber ja, aber er spielt ja, schon knapp 10 Jahre Zufall Fußball. Ja, aber es sieht wirklich immer so aus, als ob es einfach nur Glück ist. Aber ja, aber so. Ja. Er ist ein typischer Müller. Ich muss sagen, bei Müller ist das so wie in den letzten Jahren, wie sich das entwickelt hat. Am Anfang mochte ich den gar nicht, habe sehr viel über den gemeckert. Ich möchte den deutschen Fußball ohne Müller gar nicht mehr haben. Der gehört einfach so sehr dazu. Also wenn ich Nationalmannschaft gucke und mich auf ein Interview freue, dann ist das von Müller nach dem Spiel. Auch und, Müller, die mag ich gerne am Mike. Auch also, die Mentalität, die er so an den Tag legt. Ja, auch dieses leicht Überhebliche, was er manchmal darstellt, obwohl er diese Zufallstreffer vielleicht macht, die du da gerade nennst. Aber ich glaube, genau wie Chris, dass das kein Zufall ist. Der ist einfach wie so wie bei letzter Folge auch an so Mr. Fantastic. Der kann sich halt drehen, wenden, wie er will, und dann ist da halt mal eine Gliedmaße, die ein Tor macht. Also Müller über rechts. Okay. Ja. Im Sturm, wohl oder übel, Timo Werner. Ja, wir sind doch zu dritt. Wer sagt Werner? Naja, ja. Wen sonst? Wie du schon sagst, der Wagner, vergiss es. Gomez. Nee. Es ja. Muss dann Timo Werner werden, letzten Endes. So. Oder der Raphael. Ja, wenn aber wir den noch einbürgern könnten, wa? Aber da wird den noch als. Ja, aber beim Raphael hätte ich mich ja eher 2006 gefreut, dass wir den anstatt diesem Goleo als Maskottchen genommen hätten. Ist aber auch gemein. Der hätte wenigstens eine Hose angehabt, wahrscheinlich. Der hätte wenigstens eine Hose an. Wie sieht es übrigens frisurentechnisch beim Raphael aus? Wird langsam dünn oben, oder? Wird langsam dünn, ja. Ja. Der kann ja mal bei Jan Schlaudraff nachfragen. Der hat das ja auch super kaschiert. Genau so einen Kumpel hatte ich auch in der Oberstufe, der das auch so toll kaschiert hat wie Jan Schlaudraff. In der Oberstufe schon? Ja, Oberstufe schon. Wir hatten jemanden bei uns im Dorf, der hatte im Endeffekt nie Haare gehabt. Der ist mit wenig Haaren zur Welt gekommen und hat dann mit 11 welche bekommen und mit 14 wieder verloren. Hieß der Charlie Brown oder was? René Feuchter hieß der. Das ist eine Personalie, großartig. Also, ich schwöre euch, sowohl optisch wie auch sonst ist das eine Bereicherung für die Welt. René Schröder? René Feuchter, SV Reutern. René Feuchter, Fußballgott. Ja, jetzt sind wir bei zwei Positionen, die mir... Also machen wir erstmal die linke offensive Seite. Da hat er jetzt Draxler gespielt, heute wird Leroy Sané spielen. Ja. Jetzt haben wir ja schon gesagt... Oder wie Jürgen Löw sagt, Sahne. Leroy Sahne. Leroy Sahne. Leroy Sahne. Ich find's gut. Der ist erste Sahne, Mann. Ja, also dann gibt es natürlich noch die Option mit Reus, wenn er fit sein sollte, dass er mitkommen könnte. Aber ich vermute jetzt einfach mal, dass Sané ganz gute Chancen hat, da von Anfang an zu spielen, weil er halt auch vermutlich mehr Spielpraxis haben wird bis dahin. Draxler ist ja momentan ziemlich außen vor, zumindest was diese Position angeht bei PSG. Der kann ja meistens nur so im zentralen Mittelfeld mal was wuppen bei Paris. Deswegen glaube ich, also ist mein Bauchgefühl, dass Sané, wenn er die Leistung hält, gesund bleibt, ganz gute Karten hat, da von Anfang an für Deutschland aufzulaufen bei der WM, oder? Ja, also das ist ja gerade bei Jürgen Löw immer die Frage. Auf einmal stellt er da Leute auf, wo du dir denkst, die haben doch in den 70ern haben die doch groß aufgespielt. Also warum der auch 10 Jahre auf Lukas Podolski gesetzt hat, ich habe es nie verstanden, aber der hält halt an seinen Leuten fest. Ich würde auch hinten immer den Philipp Max spielen lassen, anstatt den Hector. Ich finde den Hector unglaublich basic. Ja, aber der hat halt, also fand ich bislang eigentlich nie sich so richtig was zu Schulden kommen lassen. Das ist ja auch eine Qualität. Ja, wenn das schon reicht, na gut. Dann nee, das reicht natürlich nicht, aber aus meiner Sicht reicht auch nicht, eine gute Halbserie zu spielen, um dann gleich... Warum denn nicht? Weil unter Umständen natürlich dann auch dieser Druck bei so einem großen Turnier auch nochmal was mit dir machen könnte. Wenn du vorher noch nicht mal international gespielt hast. Ja, ist ja richtig. Aber wo ich dir recht gebe... Bei solchen Testspielen würde ich halt so Spieler mal mitnehmen. Ja, gerade gegen Gegner wie Spanien und Brasilien, wo es dann auch gleich nochmal vielleicht so eine gewisse Ehrfurcht gibt, wenn da auf einmal, jetzt in dem Fall ist er nicht mit dabei, aber wenn dann auf einmal, wie heißt er denn hier, Neymar vor dir steht oder so, das macht ja dann auch mal was mit dir. Aber ja, wie gesagt, auf der linken Seite, ich denke, Sané hat da sehr, sehr gute Karten mit eine Rolle zu spielen. Ich weiß nicht, wie sieht das aus mit Julian Brandt? Würde ich schon nehmen. Ja, also mitnehmen, ja, aber keine Startelf. Nee. So, jetzt sage ich dir so, wie es ist, oder euch am besten, den Özil. Ich, natürlich muss er spielen, aber der hat mich wirklich noch nie überzeugt. Nee. Nein, hat er mich auch nicht. Nie überzeugt. Ich höre immer wieder hier, mega geil, genau. Arsenal. Dann sehe ich das und denke mir, holy shit, der spielt bei Deutschland, cool. Und dann spielt er für Deutschland und denke ich immer, oh. Dann guckst du wieder so eine DAZN-Zusammenfassung und dann spielt er wieder so ein Zauberpässchen und macht auch mal ein Tor und dann wird wieder irgendeine Statistik eingeblendet, dass der beste, weiß ich nicht, Ausländer ist bei Arsenal London, der irgendwie da eine Statistik anführt oder so. Und denke ich mir, ja, Alter, übelst geil. Und dann siehst du den da unter der Woche da für Deutschland spielen und denkst du, Alter, guckt der da rum? Ich frage mich, warum, woran liegt denn das? Also der ist ja jetzt auch 28, 29 bald, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht, wie alt er ist, aber er ist keine 14 mehr. Seit 10 Jahren warte ich auf die Explosion. Ja, irgendwie. Ja. Aber wen alternativ auf diese Position, wie gesagt, das ist jetzt nur Rumspinnerei, der wird spielen, Punkt. Ja. Und aus meiner Sicht ist das auch genau die richtige Herangehensweise, weil wenn er einen Sahnetag hat, dann macht er definitiv mehr als nur den Unterschied. Dann ist es halt unser Messi. Ist halt so, aber man wartet halt die ganze Zeit drauf, dass es mal irgendwann so weit kommen kann. Und du hast jetzt auch nicht so eine geile Alternative auf der Position. Draxler ist für mich da niemand, den ich vorziehen würde. Und auch sonst, ich wüsste gar nicht, wen ich da sonst hinstellen würde. Ich gehe auch gerade die ganzen Top-Clubs in Europa durch, weil da spielen ja inzwischen die ganzen Deutschen. Da ist niemand. Da muss der Özil spielen. Ja, genau wie auf der 6/8, da kannst du dich halt totwerfen mit Top-Spielern. Da musst du halt das nur gucken. Also da würde ich halt Kroos und Gündogan spielen lassen. Punkt aus, Nikolaus. Jo, würde ich auch so sehen. Kedira. Jetzt, wo er sich mit Stuttgart auseinandersetzt, ist er einfach nicht mehr ganz bei der Sache. Boccio, was sagst du im zentralen Mittelfeld? Na gut. Boccio. Muss das, ja. Sag mal. Der hat das jetzt gerade im Duschen ausprobiert, glaubst du das? Ja, ich komme gerade aus der Dusche wieder und muss sagen, das ist gar nicht so angenehm, wie ich dachte. Nee, ich hatte gerade ein Stück Schokolade zu mir genommen. Ja, genau. Im zentralen Mittelfeld ist das immer so eine Sache, ne? Wir können uns ja mit vielen Spielern, wie ihr gerade schon gesagt habt, da eigentlich nicht aneinandersetzen, besonders auf der Seite. Aber Özil immer spielen zu sehen, ist, wie du eben auch schon genannt hast, immer so eine Sache, die einem richtig, richtig wehtun kann. Weil man immer denkt, warum spielt da nicht jemand anders? Wie kann dieser Spieler da auch nicht weiter? Nicht zugehört. Ist das geil? Ja. Der wollte ja nicht zuhören. Also ich möchte mich da jetzt nicht einmischen. Stimmt, da bist du es wieder. Warum, was meinst du denn? Okay. Ich meinte jetzt gerade, wer für dich die Idealbesetzung wäre für die zentrale Mittelfeldposition. Kroos und Gündogan oder Kroos und Khedira oder was weiß ich, wen du da... Ja, eher Kroos und Gündogan als Kroos und Khedira. Ich bin nicht so der Khedira-Guy. Oh, bin ich aber auch. Bin ich gut. Gute Wahl. Schalt aber viel Ruhe aus. Ja, wenn das aber nicht die Aussagekraft eines Sechsers für mich, dass er viel Ruhe ausstrahlt. Dann musst du eher so ein Dennis Zakaria-Spiel weiter. Oh ja, das stimmt. Ne? Aber ich glaube, dass Löw auf Khedira setzen wird. Weil Khedira ist halt auch so ein Typ, der erstens Kapitän, zweitens immer sozusagen da für Joachim. Also die beiden arbeiten jetzt schon so ewig miteinander zusammen da in der Nationalmannschaft. Und ich könnte mir vorstellen, dass der so die Nase vorn hat vor genug an. Wenn der verletzungsfrei bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass er die Nase vorn hat. Obwohl ich auch sagen würde, gibt Ilkay diese Möglichkeit. Und Emre ist keine Option von vorne, ne? Von Anfang an. Das Problem ist, dass ich den jedes Mal, na geil, ist übertrieben, aber ich finde jedes Mal sehr, sehr ordentlich, was er dabei Liverpool spielt. Und ich weiß nicht, ich rede mir das dann selber schlecht. Also ich denke mir dann, ja gut, das ist halt, was weiß ich, jetzt hier ein Spiel gegen irgendwie so eine eher schlechtere Mannschaft in der Nationalmannschaft, da fehlt ihm so die Erfahrung. Ich verbinde Emre Can immer noch mit diesem Bayern-Bubi, ja, irgendwie. Ich weiß nicht warum, das habe ich nie ganz ablegen können. Was nochmal zurück zur 10 Grad, was haltet ihr davon? Stindl für Özil ist Quatsch, ne? Nee, vor allen Dingen nicht in der Verfassung, die Stindl jetzt zuletzt hatte. Ja, ist ja recht. Also ein Özil im absoluten Formtief und ein Stindl at his best, dann können wir drüber reden. Aber dann eher Draxler. Nee, der Özil wird spielen, das geht nie anders. Ja. Schon Adidas würde da auf die Barrikaden gehen, wenn der Özil nicht spielt. Auch, der muss spielen. Ja, und Innenverteidiger dürfte ja eigentlich auch klar sein, was das Pärchen ist. Hummels und Boateng. Genau. Da dürfte es auch wenig und Intervention geben. Ja, rechts ist Kimmich gesetzt und links wird wahrscheinlich Hector Basic machen, ne? Ja, Pocho, fahren die da noch Alternativen ein? Mir nicht? Nee, auf gar keinen Fall. Eigentlich und sag mal. Ja, nee, ich gucke gerade, also ich überlege gerade nach Alternativen in der Endverteidigung. Wenn mal einer von den beiden eine Pause braucht oder tatsächlich verletzt sein sollte, dann hast du da Rüdiger, wo man ja immer sagt, der spielt bei Chelsea eine gute Saison, also der wahrscheinlich dann und du bist ja Rüdiger Antagonist. Und Niklas Süle natürlich, ne? Hm. Was denn? Merkst du selbst, dass du dich da lächerlich machst? Ja, lächerlich so viel, kann ich aufhören damit. In so einem Qualitätspodcast hier. Und hinten der Neuer, wenn er fit ist? Oder gibt es dieses Diskussion geht mir auf den Sack. Nee, der Messi mit Handschuhen, wie er in der Presse heißt. Marc-André Ter Stegen. Mats nennt ihr den, glaube ich. Mats, ja. Ja, also das Problem ist wirklich ja noch, ist ja auch noch ein Problem, wenn der Neuer jetzt, sage ich mal, erst Mitte April, ich meine, der hat jetzt angefangen zu trainieren, aber das heißt ja... Heute 32 geworden, was für ein Geburtstagsgeschenk, oder er darf wieder auf den Rasen. Da ist er, Manu Neuer. Aber wenn er jetzt, sage ich mal, wirklich erst Mitte April zurückkäme, ja, und dann vielleicht nach so einer langen Pause auch noch nicht diese Sicherheit versprüht, die er sonst auf jeden Fall hat, Ja. Es ist dann, Marc-André Ter Stegen definitiv gleich derjenige, der eigentlich von Löw auch das Vertrauen bekommen muss. Also ich finde, er ist Stammtorhüter bei Barcelona, Punkt. Nee, das Ding ist, pass auf, das Ding ist, ich finde, auf der Position kannst du jetzt nicht ewig lang sagen, ja, mal gucken, wie sich das jetzt ausgeht. Ich finde, da sollte man dann schon relativ... Warum denn nicht? Weil er das Vertrauen braucht, der Ter Stegen, oder warum? Ich finde halt, die Position eines Torhüters ist glaube ich, für den Menschen selber, für den Spieler selber, mit einer der... Wie soll man das sagen, so emotionalsten fast schon. Weil jede Aktion, die du machst, ist eigentlich wichtig. Weißt du, du kannst ja nur wenig Fehler erlauben. Du brauchst das, aus meiner Sicht, das Vertrauen nicht nur deines Trainers, sondern auch der Mannschaft, ja. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist für einen Torwart, frühzeitig oder zeitnah zu wissen, ob er jetzt da bei einem Weltmeisterschaftsturnier im Tor steht oder nicht. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, die stacheln sich hoch, ja, wenn es da den Konkurrenzkampf gibt zwischen Ter Stegen und Neuer. Kann natürlich auch sein. Ja, aber so mein Gefühl sagt mir, wenn sich da eine Tendenz abzeichnen lässt, dass Neuer nicht 100% fit ist oder zu wenig Spielpraxis hat, um auf dem Niveau zu sein, das er braucht, um einen Ter Stegen zu verdrängen, sage ich jetzt einfach mal, weil Ter Stegen ja momentan die Nummer 1 ist, Neuer ist verletzt, dann finde ich, dann muss man auch sagen, gut, dann gehen wir mit Ter Stegen ins Tor. Und aus meiner Sicht wäre das jetzt auch kein Riesenproblem. Also ich finde, die sind so, Ter Stegen ist halt, ja, hat noch nicht die Reputation eines Neuers, aber für mich ist das momentan der beste deutsche Torhüter, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und es liegt halt daran, dass Neuer verletzt ist. Oder nicht spielt, ja. Naja, sicherlich, na klar. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion, über die uns alle, ausnahmslos alle Nationen beneiden. Dass wir uns darüber den Kopf zerbrechen, ob Neuer oder Ter Stegen spielt. Das ist eigentlich lächerlich. Es ist schön, dass es so ist, ja, absolut. Oh, ist das toll. Haben wir ein Glück. Sind aber wir ein tolles Land. Was sich Ter Stegen doch in den letzten Wochen, Monaten oder halben Jahr doch entwickelt hat, ist schon krass irgendwie. Durch den Weckern von Bravo und so weiter ist es ja wirklich so, dass auch die Selbstsicherheit, die er so ausstrahlt, wenn man das mal sieht und so weiter in den Spielen, und auch die ganze Reputation, die eben angesprochen worden ist, beziehungsweise die ihm noch fehlen würde. Ich glaube, dass der in Spanien zum Beispiel mittlerweile einen besseren Stand oder einen höher angesehenen Stand als Neuer sogar hätte. Nicht nur, weil er da spielt, sondern weil er als besser wahrgenommen wird. Da muss ich dich mal was fragen, Chris. Weil du natürlich als Bayern-Fan jetzt der richtige Ansprechpartner dafür bist. Ja, gut, sicherlich. Wie wichtig ist es eigentlich, dass so ein Ausnahmetorhüter wie ein Manu Neuer vielleicht mal im Ausland gespielt hätte oder so. Also meinst du, das fehlt so ein Stück weit in der Wertschätzung für, also weltweit gesehen, für so einen Torhüter wie Manu Neuer, weil er halt eben nie, er hat in Anführungsstrichen nur bei München gespielt, nicht bei Barcelona, nicht bei Madrid und von mir aus kann man jetzt mittlerweile, glaube ich, auch noch so Mannschaften wie PSG oder Man City sagen, nennen, die so ein Stück weit mehr Aufmerksamkeit haben. Ja, du meinst nicht vom Sportlichen, sondern von der Wahrnehmung im Weltfußball? Ja, dass man ihn einfach so, dadurch, dass er in der vermeintlich schwächeren Liga auch spielt und... Ja, gut, da kann ich einfach sagen, ich finde, er hat schon den ein oder anderen internationalen Glanzpunkt gehabt in der Champions League und in der Nationalmannschaft. Ob der jetzt... Weil ich glaube, gerade diese Torwartposition, die wird ja auch die ist ja in Deutschland ganz, ganz besonders wertvoll. Also im Ausland guckt man ja immer auf die deutschen Torhüter und ich glaube, hat Gigi Buffon mal woanders gespielt, außer in Italien? Das sind für mich beides Ikonen. Und ja, das also stimmt, ja. Nicht ohne Grund ist ja Neuer 2 oder 3 Mal Welttorhüter geworden. Also ich glaube, da ist die Wertschätzung weltweit schon gegeben und Manu Neuer ist auch Coca-Cola-Markenbotschafter und ich glaube, das sagt alles. Das stimmt, das ist eigentlich im Endeffekt, hat er damit schon alles erreicht. Ich weiß gar nicht, ob der noch mitfährt zur WM, wenn er jetzt schon so weit oben ist. Da kann er nur noch fallen. Er ist Teil der Popkultur irgendwo und von daher absolute Ikone. Ja. Wo wir das gerade so durchgegangen sind, ist mir eins bewusst geworden und auch gleichzeitig habe ich da ein bisschen jetzt Bammel davor, was schon so richtig tief ist unser Kader aber nicht oder bin ich jetzt da einfach verwöhnt? Ich habe so das Gefühl, dass eigentlich die erste Mannschaft relativ klar zusammengesetzt wird und dann sind es halt auch klassische Ergänzungsspieler, die dann nachrücken. Das hast du aber bei jeder WM. Bei jeder Mannschaft. Und ich meine, wer kann sich noch daran erinnern, dass 1990 Paul Steider hieß er, glaube ich, vom 1. FC Köln Weltmeister geworden ist. Da gab es ja auch einen Film dann über ihn. Ja, ja, genau. Steider, das Eiserne Kreuz. Genau. Ja, und auch so ein Kramer wird vergessen werden, obwohl er natürlich eigentlich unvergesslich ist im Finale. Gott möge ihn selig haben. Ne? Ja, eben. Ja. Und auf jeden Fall brauchst du so Ergänzungsspieler können auch scheinen. Die können auch richtig rausstechen dann, ne? Und auch wichtige Tore schießen. Ich denke da an Neville gegen Polen oder sowas. Also, stimmt, das wichtige 1:1. Da warst du im Stadion, Chris. Na, gegen Polen war ich im Stadion, in Dortmund. Ja. Der tollste Stadionbesuch nach dem großen Langnese Cup in Hannover. Das war auch immens. Ja. Unvergessen, ein Jahr Cult of Personality. Ja, ich habe genau zwei geschichtsträchtige Ereignisse auf demselben Tag gefallen. Ja, da habe ich das Debüt von Shinji Kagawa bei Manchester United live gesehen. Boah. Und ich konnte es nicht glauben, als Hannover 2-0 führte und dann aber noch 4-2, glaube ich, verloren hat. Ja, aber das war Absicht. Um einfach auch nicht zu sehr anzugeben. Die haben die gelockt und dann haben sie einfach Spektakel. Das war einfach Spektakel. Das war ein Spektakulum. Ganz klar, das abschließend, war ein Spektakel. Weil der Pottschuss angesprochen hat, hier unser WM-Kader von 1990. Bodo Ilgner, Andi Köpke, Raimund Aumann, Fanbeauftragter des FC Bayern München. Auge, Klaus Augenthaler. Thomas. Alle drei inzwischen schon im Dschungelcamp gewesen, oder? Ja. Und manche schon tot. Thomas Berthold, Andi Brehme. Bestes an die Breme. Guido Buchwald. Oh. Der, das war er, der schwäbische Maradona. Jürgen Kohler, Hans, von uns genannt. Auch, muss man auch sagen, Parallele zu Manu Neuer, auch Markenbotschaft. Hansi Flügler. Hansi Flügler von FC Bayern München, wer kennt ihn nicht? Stefan. Ja, Weltmeister von 96, glaube ich, ne? Was? Ja. Stefan Reuter. Paul Steiner, da haben wir gerade drüber gesprochen. Ja, ja. Uwe Bein, Rekord-Bundesligaspieler für Eintracht, wenn ich das nicht völlig verwechsle. Jetzt kommt der erste Name, den ich wirklich noch nie gehört in meinem Leben. Günther Herrmann von Werder Bremen. Das, ja. Thomas Hessler, Pierre Littbarski, Lothar Matthäus. Also hatte ich fast gesagt, Olaf Möller. Und Andreas Thon, aber es ist andersrum. Andreas Möller und Olaf Thon. Auch Andreas Möller, unglaublich, wie fett der geworden ist. Jürgen. Andi Möller? Ist der fett? Ja, doch, stimmt. Ja. Ganz speckig sieht er aus. Schwalben-Andi ist das doch, ne? Das ist er. Ja, Schwalben-Andi. Susi. Jürgen Klinsmann. Ja, stimmt, Frank ja, Mill natürlich. War mit bei der WM. Wer? Frank Mill von Borussia Dortmund. Boah. Ja, und Kalle Riedle und Rotze Rudi Völler. Noch eine kleine Anekdote zu Frank Mill, hat als Stürmer immer mit der Nummer 5 gespielt. Verrückter Typ, so wie Sandro Wagner, immer mit der Nummer 2 bei Bayern München. Ja, was ist eigentlich da? Gibt es da eine Geschichte? Hä? Gibt es da eine Geschichte, warum er die Nummer 2 genommen hat? Keine Ahnung, kann gut sein, aber für mich ist es eindeutig, er will allen deutlich machen, dass er die Nummer 2 hinter Lewandowski ist oder was. So ein Quatsch, du. Würde mich mal interessieren, weil der wirkt so, als ob er sich da einen richtig smarten Move überlegt hätte. Ja, das ist ein smarter Typ. Vielleicht 2 mm Bartrasur so, damit er sich irgendwie merken kann. Oder das so. Ist deswegen, damit viele Fans das kaufen, weil die Beflockung, je niedriger die Zahl ist, billiger ist, Mann. Ist das so? Ja, aber ich glaube, der kotzt auch die ganze Zeit ab, dass er darauf nicht angesprochen wird. Der hofft nach jedem Torerfolg, dass mal irgendjemand da in der Mixzone fragt, sag mal, Dieter Wagner, warum eigentlich die Nummer 2 auf deinem Rücken? So, und dann stellt niemand diese weltbewegende Frage. So. Wären wir da, würden wir fragen. Das hier nochmal der Aufruf. Dieter der Woche, Folge 3, wird gewählt ab morgen 15:30 Uhr. Mittwoch ist morgen übrigens, nicht, dass ihr euch wundert, falls ihr den Podcast später hört. Und ich habe herausgefunden, man kann sogar über 6 Tage hinweg voten. Das heißt, ihr müsst euch noch nicht mehr beeilen. Wäre aber schön. @DieterCast auf Twitter, da müsst ihr hin. Da könnt ihr voten. Zur Auswahl stehen Cristiano Ronaldo, Matthias Ginter und Tom Kaulitz. Wenn das keine Auswahl ist, dann weiß ich auch nicht. So, dann gibt es nächste Woche das Alle-gegen-Dieter-Quiz zwischen Chris und Pocho. Der ultimative Battle. 10 Fragen. Hart auf hart geht's da zur Sache. Ich werde mir da Multiple-Choice-Fragen überlegen und die beiden müssen sie dann beantworten. Das wird ein super Bohai. Und jetzt kommt noch eine neue Rubrik. Das ist unfassbar. Ich nehme die Rubrik aber deswegen mit rein, weil wir davon ausgehen, dass eh nichts kommt. Ihr habt die Möglichkeit, euren absoluten Lieblingsspielern, Ronaldo, Messi, Tobias Ginter, Tom Kaulitz und wie die alle heißen, den könnt ihr alle Fragen stellen und wir werden sie für euch beantworten. Das ist das Schöne hier an dem Programm. Stellt euren Lieblingsspielern die Fragen, wir beantworten sie. Einfach auf Twitter @fragdieter. Das ist, nee, nicht @. Wie heißt das? Lattenzaun. Hashtag. Hashtag frag Dieter nochmal. Hashtag Zaun. ja, wie mein Vater sagt, hier, Tic-Tac-Toe-Feld. Tic-Tac-Toe-Feld, das ist ja, stimmt, das besser. So, was sag ich schon wieder, du bringst dich völlig durcheinander. Hashtag frag Dieter. Da könnt ihr Fragen an eure absoluten Superstars einsenden. Wir beantworten sie. Ihr könnt zum Beispiel, nur mal so als kleiner Hint, ihr könnt zum Beispiel Thomas Tuchel fragen, wo er nächste Saison aktiv sein wird als Trainer. Also nur mal so, ja, diese Fragen werden hier beantwortet, wenn ihr den Hashtag FragDieter benutzt. Wenn das mal keine mega geile Sendung war, dann weiß ich auch nicht. Spätestens jetzt sollte jeder von euch auf patreon.com/DieterCast unterwegs sein und mal ordentlich einen abdrücken. Auch das könnt ihr übrigens, das kann man auch nochmal sagen, kurz thematisieren. Solltet ihr schon mal in die Dusche geschissen haben, dann sagt Bescheid. In diesem Sinne, tschüssi. Jetzt sagt ihr auch noch Verabschiedung. Tschüss. Auf Wiedergesehen. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.